Ich bedanke mich für die Einladung. Bin gern wieder in Berlin. Zu meiner Person will ich nicht groß was sagen. Ich bin seit 3 Semestern emeritierter Prof der Universität Bremen, habe dort einen Lehrstuhl gehabt zur politischen Ökonomie des Ausbildungssektors und habe publiziert vor allen Dingen über Kritik von Schule, Erziehungswissenschaften, Jugendgewalt, Rassismus und so weiter. Ein paar Sachen liegen da vorne auch auf dem Büchertisch. Ich weiß nicht, warum Sie hierher gekommen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass der Grund ganz schlicht das Interesse an dem Thema war. Es kann auch sein, dass Sie einfach nichts Besseres zu tun gehabt haben, dass vielleicht das Fernsehprogramm nicht reizte oder irgendjemand mit meinem Namen noch eine historische Erinnerung verbindet. Ich weiß, warum ich hierher gekommen bin. Ich habe dafür meine Gründe. Ich meine, dass das Thema nicht für sich so sehr spannend ist, aber die Art und Weise, wie es innerhalb des Wissenschaftsbetriebs und innerhalb der Feuilletons verbreitet ist, meine ich, lohnt die Befassung damit. Sie haben also Ihre Gründe, hierher zu kommen. Ich habe meinen Grund, hierher zu kommen. Die Protagonisten jener Theorie, mit der ich mich heute befassen will, also zum Beispiel Roth, Singer, Spitzer und so weiter, sehen das ganz anders. Die würden es Ihnen schlicht bestreiten, dass Sie wissen, warum Sie hierher gekommen sind, dass Sie willentlich eine Entscheidung getroffen hätten und dafür auch Ihre Gründe gehabt hätten, hierher zu kommen. Die zentrale These, mit der ich mich befassen möchte, und es ist ja diese eine, die diese Aufregung gemacht hat, heißt, der Mensch ist nicht Herr seiner Handlungen. Vielmehr ist es das physiologische Gehirn, das ihm seine Handlungen vorschreibt. Alle geistigen Prozesse lösen sich deswegen in Naturvorgänge auf und werden durch Naturgesetze bestimmt. So etwas wie Geist mit eigenständiger Qualität gibt es deswegen nicht. Kurz, in allem, was Menschen treiben, sind sie durch die Natur des Gehirns determiniert. Der Mensch ist also Sklave seines Gehirns, wie Roth irgendwann gesagt hat. Das ist jetzt kein ganz wörtliches Zitat, sondern eine Kompilation von mehreren Zitaten. Ich kann es auch noch mal in Roths eigenen Worten oder in Spitzers eigenen Worten sagen. Da heißt es zum Beispiel, ich spare mir aus Zeitgründen die jeweilige Zitation, das Gefühl des Willensentschlusses, also Sie haben keinen Willensentschluss gefasst, sondern ein Gefühl eines Willensentschlusses, ist nicht die eigentliche Ursache für eine Handlung, sondern eine Begleitempfindung, die auftritt, nachdem kortikale Prozesse begonnen haben. Die Autonomie des menschlichen Handelns ist nicht im subjektiv empfundenen Willensakt begründet, sondern in der Fähigkeit des Gehirns aus innerem Antrieb, also als Naturvorgang, Handlungen durchzuführen. Das ist die These, mit der ich mich befassen möchte. Ich möchte das in mehreren Abteilungen machen. Ich möchte zunächst die Kritik, die ich habe, als Nichtbiologe, als Nicht-Naturwissenschaftler vortragen. Und ich kann das als Nicht-Naturwissenschaftler machen, weil die Behauptung, die hier aufgestellt worden ist, keine medizinische, keine biologische ist, sondern eine, die sich um die Fragen geistiger Vorgänge kümmert. Ich muss mich also gar nicht auf naturwissenschaftliche Sachen einlassen. Das kann ich auch gar nicht. Das ist nicht mein Metier. Und sehe mich, glaube ich, trotzdem in der Lage, diese Thesen zurückzuweisen. Das ist der erste Teil, doppelte Zurückweisung, doppelte Kritik dieser zentralen These. Und in meinem zweiten Teil werde ich mich bemühen, einige Argumente dafür zu liefern, warum diese These, die ich für grundverkehrt, ja sogar für fast absurd halte, warum die derart debattenfähig geworden ist. Bevor ich aber damit anfange mit der Kritik, möchte ich ein bisschen anders einsteigen. Ich nehme diese Hirnforscher, sind glaube ich mehr Hirnphilosophen oder Hirnpsychologen, mal als Wissenschaftler ernst. Und wenn ich das tue, dann gehe ich nicht davon aus, dass die irgendeinen Traum gehabt haben, der ihnen irgendeine These eingegeben hat, dass ihre These auch nicht das Produkt einer Vision, einer Offenbarung geworden ist, obwohl zum Beispiel Herr Singer Offenbarungen als Quelle von Wissen gar nicht ausschließen möchte, sage ich nachher noch was dazu. Ich nehme auch nicht an, dass die sich das ausgedacht haben, nur um originell zu wirken. Sondern ich nehme sie mal ernst und sage, so eine These kommt in die Welt, wenn diese Wissenschaftler der Auffassung sind, bestimmte Abteilungen des Geisteslebens sind nicht erklärt worden bisher oder sind durch die vorliegenden Theorien nicht hinreichend erklärt. Und in der Tat, so geht man ja vor. Sind noch weiße Flecken auf der Landkarte und da bemühen sich dann Geistes- oder Naturwissenschaftler darum, das aufzuklären. Ja, man kann zunächst mal den Eindruck haben, dass diese 3, 4 Hirnforscher, von denen ich nur rede, nur von denen rede ich, also wie gesagt, Singer, Roth, Spitzer und noch ein paar, dass die da ähnlich vorgegangen sind. Wenn man ihre Publikationen liest, dann stößt man immer wieder auf Fälle, die sie nennen, die sie für unerklärt oder von der bisherigen Philosophie, Psychologie etc. nicht hinreichend erklärt halten. Ich will mal 4 davon benennen, die ich in ihren Arbeiten gefunden habe. Fall 1, da sagen sie, Menschen erklären sich zu bestimmtem Handeln bereit, nach Debatte beispielsweise oder nach Vorhalt, treiben dann aber etwas ganz anderes und geben vielleicht sogar auf Nachfrage an, dass sie doch genau wie gewünscht und wie verabredet gehandelt hätten. Beispiel: ein Kind, ein Jugendlicher wird ermahnt von den Eltern und räum endlich mal deine Bude auf, es ist ja fürchterlich. Und nach einem halben Tag kommen die Eltern rein und sagen, du hast ja immer noch nicht aufgeräumt. Und das Kind sagt, doch. Fall 2. Kindern wird in der Schule irgendein Sachverhalt im Bereich von Mathe oder von Physik x-mal erklärt. Sie begreifen ihn aber trotz x-maliger Erklärung nicht, wie dann am Resultat der Klassenarbeit abzulesen ist. Fall 3. Das sind alles Originalfälle aus den Publikationen. Menschen handeln, wie Roth sagt, gegen jede Vernunft. Sie setzen sich zum Beispiel betrunken ans Steuer ihres Autos. Und dann gibt es noch einen 4. Fall, mit dem will ich mich gleich noch ein bisschen ausführlicher befassen, weil er auf einem Experiment basiert, was amerikanische Forscher durchgeführt haben. Da geben Menschen Urteile über ihr Tun ab, die nachweisbar ihr Tun nicht treffen. Das sind solche Fälle, von denen diese Hirnforscher sagen, da fällt doch die Erklärung, die Begründung des Handelns und das Handeln auseinander. Und meinen darin einen Beweis zu haben, dass in der Tat nicht das gründet, dass die Begründung, das Will, der Wille und das Bewusstsein die Tat bestimmen, das Handeln bestimmen, sondern irgendwas anderes, und da fällt Ihnen dann nur noch die Physiologie des Gehirns ein, am Werk ist. Wenn man sich diese Fälle mal anschaut, vielleicht haben Sie es eben in Gedanken auch schon einmal durchexperimentiert, durchkonstruiert. Da muss man sich als Nicht-Hirnforscher die Frage stellen, was soll denn da eigentlich nicht erklärbar sein? Wieso ist das ein großes Rätsel? Fall 1 löst sich doch ganz schlicht auf. Das Kind hat ein bisschen was rumgeräumt, vielleicht bloß die Socken weggeräumt, aber die Bücher liegen gelassen. Die Mutter ist damit nicht einverstanden. Worauf verweist das? Auf nichts anderes als auf unterschiedliche Ordnungsmaßstäbe. Und sonst nichts. Punkt aus, die Sache ist erklärt. Fall 2. Das kennt man, alle, die hier mit Schule was zu tun haben. Oder Kinder haben, wissen das. Dass Kinder nach mehrfachen Anstrengungen den Lernstoff häufig immer noch nicht begreifen. Da kann man schon mal verzweifeln, aber rätselhaft ist es wirklich nicht. Gerade in der staatlichen Pflichtschule soll es vorkommen, dass Kindern die Lust zum Lernen richtig ausgetrieben worden ist. Dass ihnen für bestimmten Lernstoff einfach die Vorkenntnisse fehlen, weil sie nicht hinreichend Zeit gehabt haben, sich den Stoff anzueignen, weil halt mit dem Lernen Schluss gemacht worden ist von Seiten des Lehrers, nachdem die Klassenarbeit geschrieben worden ist. Oder dass sie einfach nur schlicht mehr Zeit zum Begreifen brauchen als andere, die sie in der Schule nicht geliefert bekommen. Ja, wenn dies der Fall ist, gerade das Beispiel, da fehlt den Kindern die Vorkenntnisse in Mathe, da kann man den neuen Stoff 20 Mal erklären, weil er ist gar nicht der Gegenstand, der erklärt werden müsste, sondern es müssten die Grundlagen, die fehlen, nachgeholt werden. Das nur eine Form der Erklärung dieses scheinbaren Auseinanderfallens von Absicht, das Kind wollte ja lernen, und Resultat. Auch das dritte Beispiel. Der Zecher, der sich trunken ans Steuer setzt. Das Argument von Roth heißt, der setzt sich wieder die Vernunft ans Steuer. Natürlich weiß auch der Zecher, dass er das eigentlich nicht tun sollte. Aber als moralischer Mensch mit Gewissen, der er nun mal ist, entscheidet er sich in dem Fall, ich kann noch fahren, Sie kennen das alle, ausnahmsweise einmal gegen die Pflicht und für die Bequemlichkeit. Auch dieses Beispiel steht dafür, dass allzu oft das eigene Wollen in dem Fall mit dem geforderten Sollen nicht übereinstimmt, sondern sich an ihm reibt. Die Konstruktion von Roth hält das Sollen für den eigentlichen Willen und die Entscheidung, sich doch gegen das Sollen an das Steuer zu setzen, für den Beweis dafür, dass das, was eigentlich der Wille, jetzt sage ich mal, zu sein hätte, nicht seine Tat regiert. Ein Rätsel bleibt allenfalls, warum die Hirnforscher Vernunft mit Unterwerfung unter gültige Vorschriften gleichsetzen. Das ist ein Rätsel, mit dem ich mich aber jetzt nicht befasse. Das wird später zu lösen sein. Und schließlich der Fall 4, in dem Menschen Urteile über ihr Tun abgeben, das nachweislich nicht ihr Tun trifft. Dafür ganz kurz das Experiment von US-amerikanischen Kollegen. Die hatten Hausfrauen aufgefordert, aus einem Haufen, großen Haufen völlig identischer Strümpfe, ein Paar auszuwählen und nachher zu begründen, warum sie nun gerade dieses Paar ausgewählt hätten und nicht ein anderes. Nachweislich, empirisch gesichert, alle Strümpfe waren gleich. Die Frauen haben natürlich in der Antwort auf die Frage, warum sie nun gerade dieses Paar ausgewählt haben, ihre Antworten parat gehabt. Ja, das war das einzig senkrechte Paar. Alle anderen hatten Flecken oder Laufmaschen oder irgendwas. So haben sie alle geredet. Jeder hatte für sich einen guten Grund zu sagen, dieses Paar Strümpfe ist es überhaupt, obwohl die Forscher ihnen nachweisen konnten, die Strümpfe sind wirklich alle gleich, haben keine Fehler und nichts, gar nichts. Naja, auch das scheint mir kein großes Rätsel zu sein. Das ist nun mal die jedermann von uns bekannte Schnäppchenjäger-Mentalität. Dann kommt man dann nach dem Sommerschlussverkauf nach Hause und sagt, ich habe ein tolles Schnäppchen gemacht. Nichts anderes ist das, was hier auch wirkt. Der Mensch will sich selbst beweisen, dass er in dem Vergleich zu allen anderen Hausfrauen am besten abgeschnitten hat und das Beste, das einzig senkrechte Paar rausgefischt hat. Das ist natürlich erstens kein Rätsel, so geht's zu, das weiß jeder Mann auch aus der eigenen Erfahrung. Aufzulösen wären allein, aber das ist dann schon eine Sache, um die sich Roth und andere gar nicht mehr kümmern, wären die Ursachen dieser Sorte, ich nenne es mal sehr hart, geistigen Selbstbetrugs. Aber auch diese Ursachen sind relativ schnell aufzulösen, denn ein großes Geheimnis versteckt sich hinter dem, was ich Schnäppchenjäger-Mentalität genannt habe, nun wirklich nicht. Diese Menschen, die da vorm Sommerschlussverkauf die Scheiben eindrücken und warten, dass die Tür von Karstadt oder sonst was geöffnet wird, sind genötigt, mit einer Sorte Unfreiheit fertig zu werden, die schlicht in der Beschränkung ihres Einkommens liegt. In irgendeiner Weise sind sie darauf angewiesen, möglichst das Billigste zu erwischen und vom Billigsten auch noch das Beste. Und wenn sie dabei was erwischt haben, dann gilt ihnen das als Sieg, nicht nur über ihr klammes Portemonnaie, sondern auch über die Kolleginnen und Kollegen, die am Ramstisch dasselbe machen. Auch hier, eigentlich lässt sich das ohne große Mühe auflösen. Ja, das ist die Erklärung. Schluss aus. Wo ist hier der von Roth und anderen entdeckte Erklärungsnotstand? Wo ist hier noch was offen? Das, was ich gerade eben gesagt habe, lässt sich natürlich noch ausbauen. Aber zunächst mal kann man sagen, naja, so geht's halt zu. Auf jeden Fall gibt es nirgendwo einen Hinweis darauf, dass hier irgendeine unfreie Entscheidung, eine Entscheidung hinter dem Rücken, eine Entscheidung ohne Wille und Bewusstsein der Menschen vorliegt. Alle vier Fälle fallen unter freie, bewusste, willentliche Betätigung. Die Lüge, das Missverständnis, ebenso wie das Nichtbegreifen, das bewusste Übertreten von Geboten, ebenso wie die Einbildung, auch die Einbildung ist eine Form der geistigen Operation, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Ich will damit nicht bestreiten, das ist ja in dem letzten Beispiel auch schon deutlich geworden, dass es natürlich Unfreiheiten gibt, mit denen der Wille, irgendeine Tat zu vollziehen, konfrontiert ist. Aber diese Unfreiheit ist ganz anderer Natur und hat nichts mit dem zu tun, was Roth und andere behaupten, wenn sie sagen, der Mensch sei in seinen Handlungen Sklave seines Gehirns. Nehmen wir das Beispiel Schule. Die Schulpflicht nimmt auf den Willen zum Lernen nach Maßgabe des Lerntempos des Einzelnen, nach Maßgabe der Voraussetzungen, die er von zu Hause aus mitbringt, keine oder wenig Rücksicht. Und manchmal, ich habe schon gesagt, treibt die Schule per Notendruck den Kindern, die am Anfang den Eltern Löcher in den Bauch gefragt haben, das Lerninteresse richtig aus. Ja, das ist eine Sorte Unfreiheit, die eine Schranke für den Willen zum Lernen in Gestalt dieser bürgerlichen Pflichtschule errichtet ist. Ja, bei den Beispielen mit den Strümpfen habe ich es auch gesagt, unschwer ist diese Sorte selbstverfertigtem Selbstbetrugs, an dem man denn auch noch glaubt, die Konsequenz der Notwendigkeit, mit äußerst beschränktem Einkommen haushalten zu müssen. Das sind also Vorschriften politisch-rechtlicher Art, Schulpflicht, Straßenverkehrsordnung, und ökonomische Schranken, ökonomische Mängel, die da als Schranke der Ausführung, der Durchführung des freien Entschlusses, Socken zu kaufen, ein Bier zu trinken, was zu lernen, existieren. In der Tat, diese Schranken gibt es gesellschaftlicher Art, diese Schranken gesellschaftlicher Art gibt es schon. Und all das belegt zunächst nur eines. Der Inhalt des Willens, für den der Mensch seine Gründe hat, mit denen er Zwecke verfolgt, ich kann auch sagen Interessen verfolgt, und für deren Realisierung er sich die dazu passenden Mittel, Instrumente, Verfahrensweisen sucht oder zu beschaffen versucht, im Rahmen dessen, was diese Gesellschaft ihm erlaubt, stößt in seiner praktischen Betätigung, in seiner praktischen gesellschaftlichen Betätigung seines freien Willens allzu oft auf Einsprüche und Hindernisse. Insofern kann man schon mal sagen, der Wille wird beschränkt. Aber beschränkt eben durch das, was diese Gesellschaft der Realisierung der begründeten, willentlich begründeten Interessen entgegensetzt. Von wegen Natur. Der freie Wille, mit dem der Mensch sich zu irgendeiner Sache entscheidet, erweist sich deswegen, ich sage es mal theoretisch, nur allzu oft als abstrakt freier Wille. Abstrakt heißt, er denkt sich was aus, er möchte was, er artikuliert ein Interesse, aber das Interesse ist getrennt, abstrakt, losgelöst von den gesellschaftlich ihm zur Verfügung gestellten Mitteln der Realisierung. Ich habe diesen Einstieg gewählt, um klarzumachen, dass diese Wissenschaftler die Erklärungsnotstände, die sie vorführen, und das sind zum Beispiel diese, schlicht erfinden, von dem Standpunkt der Gültigkeit ihrer Position, der vorgefassten Gültigkeit ihrer Position aus. Sie sagen, wenn halt Wille und Tat auseinandertreten, Wille und Realisierung des Willens auseinandertreten, dann kann es sich nur darum handeln, dass der Wille gar nicht das Organ der bewussten Artikulation eines Interesses ist, sondern da was ganz anderes dahinter am Werke ist. Die Frage, warum das auseinandertritt, lässt bei Ihnen gar keine andere Antwort zu, als diejenige, die Sie vorher sich zurechtgelegt haben. Es ist also, meine ich, eine Form der wissenschaftlichen Unredlichkeit, die alle anderen Erklärungen, von denen ich meine, die liegen wirklich auf der Hand, gar nicht zulassen, weil sie sie nur nehmen, die Fälle nur nehmen, als Beweis dafür, dass ihre Theorie richtig ist. Sie haben also, meine ich, ein ziemliches Desinteresse an dem, was da eigentlich passiert, wenn Menschen lernen, wenn Menschen betrunken Auto fahren, wenn Menschen sich auf Vorhaltungen beziehen und so weiter. Der wissenschaftliche Dezisionismus, von dem ich gerade eben gesagt habe, nichts anderes als das, was Sie schon im Kopf haben, lassen Sie als Erklärung zu, basiert darauf, dass Sie an den Fällen, die ich genannt habe, gar nicht der Inhalt des Willens interessiert, sondern was ganz anderes. Wenn Sie der Inhalt des Willens interessieren würde, dann müssten Sie fragen, ja, warum geht das nicht auf, das Interesse? Warum hat er nicht so aufgeräumt? Warum hat er nicht gelernt? Warum setzt er sich wieder alle Vernunft ans Steuer? Der Witz bei Ihnen ist, dass Sie den Inhalt des Willens sofort im Beispiel durchstreichen und sich nur für eine ganz merkwürdige Frage interessieren. Nämlich die Frage nach den Ursachen von Willentlichkeit überhaupt. Von Willentlichkeit überhaupt. Wo kommt das Wollen überhaupt her, ist Ihre Frage. Und das ist eine Frage, bei der man tatsächlich alles, was den Willen zum Willen macht, den bestimmten Inhalt rausstreichen muss. Die Frage nach den Ursachen einer willentlichen Entscheidung und den Resultaten seiner Umsetzung, ohne sich für den bestimmten Inhalt des Willens zu interessieren, ist ein Fehler, den man einfach dadurch schon mal illustrieren kann. Ich nehme bei Hegel Anleihe, dass wenn ein Mensch zu Ihnen kommt und sagt, heute will ich mal. Was sagen Sie? Ja, bitteschön, was denn? Nein, ich will heute mal. Ich will heute mal wollen. Sie merken, die Abstraktion vom Inhalt des Willens macht die Sache sofort absurd. Der Hegel hat das mal in der Rechtsphilosophie, ich will auch mal ein bisschen Bildungsbrocken um mich schmeißen, folgendermaßen formuliert, ich will nicht bloß, sondern ich will etwas, ein Wille, der nur das leere Allgemeine will, will nichts und ist deswegen kein Wille. Ich meine, das stimmt. Das Wollen getrennt von dem, was das Wollen überhaupt erst zum inhaltlich bestimmten Tun macht, gibt's nicht, ist eine Chimäre. Man kann sich natürlich die Frage stellen, was unterscheidet den Willen zum Kuchenbacken vom Kuchenbacken? Das Kuchenbacken ist eine Tätigkeit. Wenn ich sage, ich will Kuchen backen, dann ist das deswegen ein bisschen was anderes, weil das Kuchenbacken jetzt als Interesse einer bestimmten Person daherkommt, erstens, und zweitens nicht nur als Interesse einer bestimmten Person daherkommt, sondern als Interesse, was auf Durchführung drängt. Ich will Kuchen backen. Er sagt ja nicht, ich hab's gern, wenn andere mir Kuchen backen, sondern ich will Kuchen backen. Sodass daraus dann in der Regel die Tat folgt, die Umsetzung des Willens in die Tat. So kann man schon reden. Aber dann bin ich immer noch bei dem Inhalt und frage nicht, was wollen Menschen, wenn sie nichts wollen? Was ist der Witz von Willentlichkeit überhaupt? Und wenn Sie so fragen, sind Sie als Physiologen, als Biologen vorbelastete Denker sofort dabei, die Lücke zwischen Wille und Tat mit dem zu füllen, was Ihr Metier ist, dem Gehirn. Ich will es nur mal an einem Beispiel klar machen, weil eigentlich das schon fast die gesamte Widerlegung oder eine zentrale Widerlegung der gesamten Rothschen und sonstigen Theorie ist. Ich will es nur mal an einem Beispiel machen. Ich will heute ins Kino, weil da läuft ein Film mit Julia Roberts und ich bin ein Fan von Julia Roberts. klare Sache. Du gehst ins Kino, warum? Ja, ich bin ein Fan von. Die Hirnforscher machen daraus ein Rätsel. Wie kannst du das überhaupt wollen? Was ermöglicht dir das Wollen? Diese Fragestellungen sind notwendigerweise die Trennung von dem Inhalt dieses Wunsches. Die notwendige Trennung von dem Wunsch, der Beschluss der Nichtbefassung mit dem Inhalt des Wunsches. Der Mensch hat seine Gründe, hat sich frei da entschieden, heute Abend habe ich nichts vor, ich gehe ins Kino und macht sich auf den Weg. Und wenn der Mensch jetzt doch nicht ins Kino geht, dann haben die Hirnforscher Oberwasser und sagen, haben wir es nicht gesagt? Eigentlich war seine Entscheidung, ins Kino zu gehen, gar nicht seine eigentliche Entscheidung. Eigentlich war seine Entscheidung, nicht ins Kino zu gehen, immer nur die Einbildung eines Willensprozesses, der Naturprozess war und den ihm sein Naturhirn vorgegeben hat, mit dem Inhalt, du gehst nicht ins Kino. Der wollte von Anfang an was anderes, sagen die. Das war ihm bloß nicht bewusst. Der wahre, der geäußerte Wille und der geäußerte Wille treten also völlig auseinander. Er wollte ins Kino gehen und ist nie dort angekommen. Was bleibt für die Hirnforscher? Das muss dann jenseits des Bewusstseins, jenseits der verstandes- und vernunftmäßigen oder begründungsmäßigen Entscheidung, nichts anderes als das Resultat, bei Freud war es das Unbewusste, bei ihm ist es die Funktion des Gehirns sein. Dabei hat der Mensch auf dem Weg zum Kino einen Freund getroffen, der sagt ihm, der Film ist scheiße, komm, wir gehen in die Kneipe. Naja. Das interessiert aber nicht, weil der Inhalt der ganzen Sache ausgeschnitten ist. So. Das ist mein Einstieg, der dafür steht, diese Fälle, die man da finden kann in der Literatur, sind gar nicht ernst gemeinte Erklärungsnotstände, wie sie ein Physiker ausbreitet, wenn er sagt, das und das und das in dem, was da in der Natur passiert, haben wir nicht geklärt. Sondern sind nachträgliche Konstruktionen, die auch so zurechtgeschustert werden müssen, eben Trennung des Inhalts vom Willen, dass sie dann für das stehen, was Roth und andere behaupten. Das ist fast schon in dem Nachweis der Reduktion des Erklärungsgegenstandes die ganze Widerlegung. Ich will aber trotzdem nicht Schluss machen. Ich habe noch zwei Argumente, die ich Ihnen vortragen möchte. Die ganze Theorie ist, das ist inzwischen auch von anderen entdeckt worden, es ist ja auch kein großes Rätsel, gekennzeichnet durch ein wüstes Paradoxon. Das Paradoxon, das diese Theorie auszeichnet, bestätigt übrigens gerade das, was ich eben gesagt habe, die Theorie taugt nichts. Es verhält sich in der Tat so, jetzt komme ich zum Paradoxon, dass, wie auch schon beispielsweise der US-Sprachphilosoph Davidson festgestellt hat, die Autoren ihr Wissen gar nicht besitzen könnten, wenn es denn stimmen würde. Sie könnten ihr Wissen gar nicht besitzen, wenn es denn stimmen würde. Das will ich erklären. Das ist Paradoxon. Man soll sich einmal vor Augen führen, in welchem Verhältnis das theoretische, aber auch das alltägliche Treiben dieser Hirnforscher zu ihrer Theorie steht. Was machen die den ganzen Tag? Ja, das, was ich auch mache. Vorlesungen halten, Bücher schreiben, alte Ansichten korrigieren, mit Kollegen streiten, Studenten prüfen, auf Kongresse fahren und so weiter und so fort. Woher sie eigentlich Kenntnis von den Gesetzmäßigkeiten des Gehirns, die sie behaupten, haben? Woher sie eigentlich das von ihnen selbst doch für zutreffend, für stimmig gehaltene Wissen über zum Beispiel Neuronenaktivitäten beziehen, wenn sie sich doch, folgt man ihrer eigenen Theorie, als ein mit Verstand und bewusst angeeignetem Vorwissen ausgerüstetes, um Wahrheit ringendes Forschersubjekt selbst mit ihrer Theorie aus dem Verkehr gezogen haben. Als Erkenntnis können sie diese Urteile gar nicht charakterisieren, denn Erkenntnis setzt nun mal voraus, dass der Mensch sich willentlich auf seinen Gegenstand bezieht, sagt, das will ich rauskriegen, dass er als Wissenschaftler Subjekt sich dem Objekt, in dem Fall Wille, gegenüberstellt oder irgendwas anderem und sich bemüht herauszufinden, wie es funktioniert, dass er sich seine Gedanken macht, in dem Fall über das Gehirn, nicht mit seinem Gehirn, sondern mit seinem Verstand, darüber Hypothesen aufstellt, sie überprüft, korrigiert, Annahmen macht, neue Annahmen macht, andere ersetzt, bis er zu der Auffassung gelangt, und bei Roth in seinen Büchern wird das ja durchexerziert, jetzt stimmt's, jetzt habe ich alles in einen triftigen Zusammenhang gebracht. Lauter geistige Aktivitäten, die er mit Wille und Bewusstsein gemacht hat. Folgt man seiner Theorie, geht das gar nicht. Folgt man seiner Theorie, ist das, was er da zustande gebracht hat, nichts anderes als Einbildung von willentlicher Theorie. Ist das, was er zustande gebracht hat, doch zwangsläufig dasselbe, was er über andere sagt? Dann ist er doch selbst nur der Sklave seines natürlichen Gehirns. Das heißt, als willentlich agierende Forschersubjekte, die doch eigentlich nach ihrer eigenen Theorie keine Ahnung haben könnten von dem wahren Gehalt ihres Tuns, sondern bloß Einbildungen aufsitzen, widerlegen sie die theoretischen Aussagen, in die dieses Tun seit gut einem Jahrzehnt mündet. Sie benutzen ihren Verstand in immer neuen Publikationen, um sich über eine Theorie zu verständigen, die behauptet, dass diese Verständigung, diese willentliche Verständigung, dieses Austauschen von Argumenten, über die man ein Bewusstsein hat, eigentlich gar nicht möglich ist. Der Knackpunkt der ganzen Sache ist, Sie müssen sich also selbst und Ihre eigenen geistigen Aktivitäten immer von der von Ihnen selbst konstruierten Theorie über den Gehalt des Geistigen ausnehmen, um sie behaupten zu können. Ein Beispiel. Da entdeckt irgendein Mediziner oder ein Biologe irgendwas ganz Neues über die Bauchspeicheldrüse, was vorher noch niemand rausgefunden hat. Und sagt, das ist ein allgemeines Urteil, so funktioniert Bauchspeicheldrüse. Und sagt dann, es trifft für alle Bauchspeicheldrüsen zu, nur nicht für meine. Absurd. Wenn es diese allgemeine Aussage gibt, und als solche wird sie ja getroffen, dann muss sie bitteschön für alle geistigen Prozesse, alle willentlichen Aktivitäten des Forschers auch zutreffen, also auch die von Roth. Und wenn sie denn zutreffen sollten, können sie sie nicht mehr behaupten. Das Paradoxon, in das sie sich verstrickt haben, ist unauflöslich. Sie behaupten die Gültigkeit ihrer Aussagen und beweisen damit zugleich, indem sie darauf insistieren, deren Ungültigkeit. Wenn Roth und Singer also darauf bestehen, dass ihre Theorie was für sich hat, dann muss sie eigentlich ihrem Gehalt zufolge falsch sein und jede weitere Befassung mit ihr wäre überflüssig. Würden sie sich aber zu ihrer Theorie selbst gemäß ihrer eigenen Theorie stellen, also ich karikiere mal, irgendwie Achselzucken konstatieren, dass sie selbst nicht wüssten, was da über sie gekommen ist, was da in sie gegangen fahren ist, was da mit ihnen passiert ist, aber sie für ihre Werke keinesfalls irgendeine Verantwortung nehmen können, weil das seien Produkte des Gehirns, deren Sklave sie seien. Verantwortung können sie dafür nicht übernehmen. Ja, wenn sie sowas zu ihren eigenen Sachen sagen würden, dann müsste man sich doch erst recht nicht mit ihnen befassen. Das sind die beiden, die Sache auflösenden Konsequenzen dieses Paradoxons. Nächstes war die nächste Widerlegung. Eigentlich kann man Schluss machen. Eigentlich kann man Schluss machen damit. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt verweisen, der ein bisschen inhaltlicher in die Abteilung Hirn, Verstand eingeht. Erstens, weil es da noch einiges an Missverständnissen aufzuklären gilt und zweitens, weil ich die Gelegenheit nutzen werde, ein bisschen was auch positiv über das Verhältnis bei der Gelegenheit zu sagen. Ich meine, dass der sachliche Fehler dieser Theorie zwangsläufig auf einer falschen Bestimmung des Verhältnisses von Verstand und Gehirn, von Geist und Natur basiert. Ich habe gerade in den letzten Wochen aus Berlin zwei Zuschriften von Kollegen erhalten, die das ähnlich sehen. Ich weiß nicht, ob sie hier sind. Das Credo der Hirnforscher und ihr wichtigstes Argument in dieser Frage lautet, ihr wichtigstes Beweismittel in der Frage lautet, und das wird Ihnen sicherlich auch bekannt sein, dass jede geistige Aktivität, ich zitiere jetzt wörtlich, als Neuronenaktivität messbar ist. Jede geistige Aktivität ist als Neuronenaktivität messbar. Ja, ich würde sagen, stimmt. Das lässt sich irgendwie nicht widersprechen, aber das ist eigentlich kein Argument, sondern es ist nur eine empirische Feststellung, mehr nicht. Und es gibt hinreichend Neurologen, die das nachgewiesen haben, oder Neurophysiologen. Verdrahtet man das Gehirn, dann gibt es immer irgendwelche Ausschläge des Messgerätes bei unterschiedlichen Aktivitäten. Die kann man auch festhalten. Wenn der Mensch traurig ist, dann gibt es halt diese Kurve. Wenn der Mensch gerade ein Hölderlin-Gedicht vorliegt, gibt es das. Wenn er verliebt ist und das äußert, gibt es halt und so weiter und so fort. Ich will da nicht weiter rumdilettieren. Für die Hirnforscher stellt jedoch diese schlichte Feststellung, ja, jede geistige Aktivität ist als Neuronen oder Glianen, glaube ich, sind es auch dabei, Aktivität messbar, mehr als nur die Konstatierung dieser empirischen Tatsache. Sondern sie sagen, dann ist die Wirklichkeit der Neuronenaktivität die Ursache jeder geistigen Aktivität. Diesen Übergang machen Sie. Wenn jede geistige Aktivität als Neuronenaktivität messbar ist, einige sagen es vorsichtiger, andere sagen es weniger vorsichtiger, dann lässt sich davon ausgehen, das ist die vorsichtigere Formulierung, dass die Neuronenaktivitäten und was da sonst noch im physiologischen Gehirn passiert, die Ursache der geistigen Aktivität ist. Oder nochmal anders, so wie Roth immer formuliert, weil die geistigen Aktivitäten als mit physikalischen Methoden messbar sind, deswegen sind sie auch, Zitat, die Quelle jeder geistigen Tätigkeit. Und deswegen, schließt er weiter, ist Geist, also alles, was wir jetzt hier machen, Sie denken, ich rede, nachher geht es hoffentlich umgekehrt, ein physikalischer Zustand. Nur ein physikalischer Zustand. Zitat. Aus dem Umstand, dass sich das eine, der geistige Vorgang, zugleich als was ganz anderes, nämlich als neuronales Ereignis messen lässt, schließen Sie erstens auf die Identität von beidem, von Physiologie und Geist, und erklären zweitens die gemessenen Hirnströme zur Ursache für einen dann um seine eigene Existenz gebrachten, also bloß eingebildeten Geist, bloß eingebildete Verstandestätigkeit. Wenn man sich diesen Beweis ein bisschen näher anschaut, dann stellt man schnell fest, dass er sich selbst widerlegt. Er sich selbst widerlegt. Wieso? Es ist ziemlich einfach. Da mag die Hirnforschung noch so weit vorangeschritten sein, noch so genau zu unterscheiden inzwischen können zwischen bestimmten geistigen Aktivitäten, die bestimmten messbaren, physikalisch messbaren Aktivitäten zuzuordnen ist. Immer ist der Anfang der ganzen Geschichte zwangsläufig so geartet, dass um zu wissen, welche neuronale Kurve welchem geistigen Ereignis zugeordnet wird, sie vorher den geistigen Vorgang getrennt von seiner physikalischen Messung identifiziert haben. Kein Hirnforscher weiß, wenn er in einen Raum gesperrt wird und bloß die Kurve sieht, für welche geistige Aktivität des Menschen, der da verdrahtet worden ist, es steht. Deswegen gehen die auch selbstverständlich ganz anders vor. Sie sagen zum Probanden, bitte stellen Sie sich eine grüne Wiese vor. Und dann wird gemessen. Bitte? Weiß nicht, auch wie das. Ja, aber der Ausgangspunkt muss immer der sein. Der Ausgangspunkt muss immer der sein. Das will ich gar nicht bestreiten. Dass wenn Sie Millionen, Milliarden solcher Untersuchungen gemacht haben, dass Sie dann aufgrund des vorher festgelegten Wissens, des vorher existenten Wissens, das ist das, diesen Schluss ziehen können. Aber der Ausgangspunkt muss immer das eigenständige Festhalten der geistigen Aktivität, des Rechnens, des Lesens, des Krimi-Lesens, des Vorstellens, des Erinnerns und so weiter sein. Diese erste Zuordnung, die muss immer da sein. Und dann kann es verfeinert werden. Und wenn Sie das dann tausendmal gemacht haben, dann können Sie vielleicht auf dieser Grundlage, das ist Ihr Hinweis gewesen, sagen, diese Kurve hier, die erinnert mich verdammt daran, dass jemand gerade an grüne Wiese gedacht hat. Aber der Ausgangspunkt muss immer der sein. Der Ausgangspunkt ist also das Wissen darum, dass diese geistige Aktivität eine getrennte, selbstständige Aktivität ist, die sich dann natürlich als was anderes messen lässt. Das ist nichts anderes als die Widerlegung und die Selbstwiderlegung ist die Voraussetzung jenes Experiments, mit dem Sie sagen, bitteschön, da sieht man es doch. Nochmal so, ganz selbstverständlich, nehmen wir das Beispiel mit der grünen Wiese, gehen beide, der Proband und der Forscher, davon aus, wenn der Forscher sagt, stellen Sie sich bitte eine grüne Wiese vor, dass Sie diese beiden Abstraktionen, die da drin sind, gleichermaßen als geistige Aktivität vollzogen werden. Vorstellung und der bestimmte Inhalt der Vorstellung. Selbstverständlich geht der Forscher davon aus, dass wenn er sagt, stellen Sie sich eine grüne Wiese vor, der Proband sich nicht gerade einen kalbenden Eisberg vorstellt. Kann er natürlich nicht ausschließen, aber wäre blöd fürs Experiment. Er geht erstmal davon aus und eine gewisse Sicherheit kann er ja auch haben. Das ist die Voraussetzung, diese geistige Verständigung ist die Voraussetzung, eigenständige geistige Verständigung ist die Voraussetzung dafür, dass Sie überhaupt wissen, was Sie nachher eigentlich gemessen haben. Sonst geht es gar nicht. Bei allen Verfeinerungen, die da inzwischen auf die er hingewiesen hat, offensichtlich durchgeführt werden. Diesen Experimenten kann man also nicht nur die Widerlegung dessen entnehmen, was mit dem Experiment eigentlich bewiesen werden soll, sondern man kann dem auch ein bisschen was entnehmen, wie das tatsächliche Verhältnis von Geist und Gehirn ist. Ist der Kollege Talbot hier? Nee, es ist sein Fall B1, aber ist ja wurscht. So, das tatsächliche Verhältnis von Geist und Gehirn, von dem die Hirnforscher, die genannten, nichts wissen wollen. Das ist klar. Das soll gar nicht bestritten werden. Das Gehirn als Naturding, entwickeltes Naturding, ist, jetzt bitte schön aufpassen, ist die Bedingung für geistige Prozesse aller Art. Ein Beispiel, das vielleicht wie alle Beispiele hinken, wenn ich mich entschließe, Weltmeister im Hochsprung zu werden, dann muss ich verfügen über eine entscheidende, gescheite Muskulatur und möglichst auch über lange Beine. Das ist die Naturvoraussetzung für diese Entscheidung. Mit meinen Zwergenbeinen, die ich nun mal habe, werde ich nie Weltmeister im Hochsprung. Das ist das Erste. Das Gehirn als Naturzusammenhang ist Bedingung für geistige Prozesse aller Art. Aber eben nur Bedingung und nicht Ursache. Es muss eben das eine, das, ich sag mal, funktionierende Gehirn vorhanden sein, damit das andere, das Denken, Fühlen, Erinnern, Lernen, Erklären und so weiter, stattfinden kann. Das ist das eine. Ein Bedingungsverhältnis. Weil es ein Bedingungsverhältnis ist, steckt darin immer auch zugleich ein gewisses, auch wieder aufpassen, Abhängigkeitsverhältnis. Dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Physiologie des Gehirns und dem geistigen Prozess kennt jeder. Immer dann, wenn die physiologische Funktionsweise des Gehirns beeinträchtigt ist, durch Müdigkeit. Diejenigen, die hier sitzen, haben zum Teil schon einen 8-stündigen Arbeitstag hinter sich. Das belastet die Aufmerksamkeit. Natürlich hat das eine Auswirkung, dass dann das Nachdenken schwerer fällt, als wenn man frisch ausgeschlafen in so einen Vortrag geht. Müdigkeit, aber auch Krankheit, Schnupfen etc., Drogen, Pillen, Alkohol und so weiter, dann tut der Mensch sich manchmal mit dem Nachdenken in der Tat schwerer. Mit dem, was der geistige Prozess ist, tut er sich dann schwerer. Übrigens auch umgekehrt geht das. Wer dann kurz vor der Prüfung seiner Müdigkeit mit Kaffee, Red Bull oder irgendwelchen Speedies zu Leibe rücken will, der hilft der Physiologie chemisch auf die Sprünge, sorgt also durch chemische Manipulation der Bedingungen des geistigen Prozesses dafür, dass der geistige Prozess nicht ständig schlapp macht, nur weil die Natur schlapp macht. Übrigens nicht nur die Chemie, sondern auch das geistige Interesse selbst kann diese Speedy-Wirkung haben. Da geht der Mensch müde und verkatert in eine Vorlesung oder in einen so interessanten Vortrag, wie er hier gerade stattfindet, und auf einmal 8 Stunden Büroarbeit hinter sich, ist er hellwach und sagt, Mann, ganz neue Gedanken. Oder auch nur deswegen war hellwach, weil die Nachbarin ihn oder den Nachbarn ihn fürchterlich fasziniert. Das ist ja auch manchmal ein Wachmacher. Also, die Naturabhängigkeit ist ein Moment des Bedingungsverhältnisses, aber sie ist keine absolute. Sie ist eine relative, das heißt durch Bewusstsein und Chemie beeinflussbare. Aber nur im Grad der Aufmerksamkeit, nie im Inhalt. Nie im Inhalt dessen, was man denkt. Das wäre schön. Ich nehme die Pille ein und schon habe ich den BWL-Grundkurs drin, ohne einmal einen Blick in das Buch getan zu haben. Die Hirnforscher verwechseln also Bedingungen mit Ursachen, erklären den physiologischen Bedingungsprozess des geistigen Prozesses zur Ursache aller geistigen Vorgänge und machen aus den darin steckenden relativen Abhängigkeiten dann klare, eindeutige Determinanten, erklären den geistigen Prozess zur Wirkung des Gehirns und machen im Prinzip den Menschen damit zu einer Art naturgeleitetem Viech, mit einer Ausnahme. Die Ausnahme heißt, er kann sich was einbilden. Die Einbildung, dass sein Wille frei sei. Das ist die Widerlegung Abteilung 3, dass die wirklich so denken, wie ich es jetzt auseinandergenommen habe, führt manchmal dazu, dass sie sich in ganz absurde Konstruktionen verrennen. Ich habe bei Roth eine Beweisführung entdeckt, die hat mich nun wirklich, ich kenne den Gerhard Roth seit x Zeiten, wir haben x Mal gestritten, ohne Erfolg, wie man sieht, die hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ich will es mal vorlesen. Bitte daran denken, der reduziert Geist auf Natur und sagt nicht nur, naja, das muss funktionieren, wenn man nachdenken kann, sondern sagt, Geist ist Natur. Was ist denn Geist, wenn es nicht Natur ist? Ihre Frage ist zum Beispiel, dass Sie gerade sich... Ich möchte Ihre Antwort haben. Wenn Geist nicht Natur ist, was Geist dann ist? Das ist in dem Fall die Verknüpfung von Urteilen und Bedeutungen über eine Sache in einer ganz bestimmten Absicht, die auch mal die Form des Gefühls annehmen kann. Ihre Frage zum Beispiel ist eine Variante einer geistigen Aktivitätigkeit. Die hat doch eine Grundlage, eine physiologische. Sehen Sie, davon rede ich. Von dieser Verwechslung habe ich die letzten 10 Minuten geredet. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sagen, Grundlage. Das würde ich nicht bestreiten. Wenn ich mir heute bei der Herfahrt den Kopf zermalmt hätte, würde die Grundlage für den geistigen Prozess ausfallen. Ja, wäre halt so. Aber blöd. In der Grundlage liegt doch die Beschränkung. Ja. Ich habe gesagt, die Abhängigkeit will ich gar nicht leugnen, aber nicht die Determination leugne ich. Bitte schön, nehmen Sie die Theorie so, wie sie gedacht ist. Die Beschränkung liegt tatsächlich darin, dass in der Tat der Mensch lernen muss, dass der Mensch eine bestimmte Aufmerksamkeit haben muss. Diese Aufmerksamkeit heißt, ich muss Müdigkeit überwinden, ich muss geschlafen haben, ich muss was gegessen, was getrunken haben. Das sind die Grundlagen, ich habe es Bedingungen genannt, halte ich für besser. Und wenn das mal nicht da ist, das waren nur die ganzen Beispiele, ja, dann funktioniert das schlechter. Da muss man sich, das kennt man doch, zusammenreißen. Ich muss jetzt noch was lernen. Ich muss mich jetzt zusammenreißen, damit ich dieses Kapitel noch lese. Ist ein Zeichen dafür, dass übrigens dieses Abhängigkeitsverhältnis durchaus durch den geistigen Prozess des Zusammennehmens, des Zusammenreißens auch selbst beeinflussbar ist. Dann reißt man sich halt zusammen. Warum wollt ihr das beeinflussen? Bitte? Wir haben auch eben... Das ist eine andere Frage. In dem Fall war es, in meinem Beispiel war es, ich muss für morgen noch eine, wegen der Klausur noch ein Kapitel lesen. Am besten wäre es, ich bemühe mich ins Bett. Ja, sicher. Ja gut, aber jetzt die Entscheidung fällt dieser Mensch doch jetzt. Und wo, nach welchen Kriterien fällt er denn diese Entscheidung jetzt? Ob er sich ins Bett legt oder lernt? Das möchte ich wissen. Was ist denn jetzt die Ursache dieser Entscheidung, die er stellt? Da können Sie doch nicht mit Ihrem Geist kommen wieder. Da komme ich mit meinem Geist in der Form des Willensinhaltes, genannt Interesse. Da sagt der Mensch, übrigens, das, was Sie gerade machen, ist der beste Beleg dafür, sage ich gleich was zu. Da sagt der Mensch, ich kann es mir leisten. Der macht eine geistige Kalkulation über seine Lage. Kann ich es mir leisten, meiner Müdigkeit nachzugehen und mich hinzulegen? Also zum Beispiel, jede Kalkulation, die Sie im Verhältnis von Müdigkeit und geistigen Notwendigkeiten machen, ist es vielleicht besser, ich lege mich jetzt 3 Stunden hin und dann stelle ich mir einen Wecker und dann kann ich weiter lernen. Das geht vielleicht besser. Das ist nichts anderes als die Kalkulation. Ich habe einen gewissen Tribut an die Physiologie meines Gehirns zu richten, damit der geistige Prozess funktioniert. Das ist die eine Entscheidung. Die andere Entscheidung ist, der Prof morgen mit seiner Klausur, der kann mich mal. Ich bin müde, Schluss, aus. Oder der andere unterwirft sich der Pflicht, macht sich die Pflicht, die morgen auf ihn wartet, in Form einer Klausur zu eigen und sagt, verdammt nochmal, wenn ich da nicht hingehe, dann rassle ich durchs Examen, das kann ich mir nicht leisten. Also muss ich gegen meine Müdigkeit anarbeiten. Das sind die Überlegungen, die sich ein Mensch macht. Und sie stehen für Folgendes. Sie sitzen da, allmählich werden sie immer ärgerlicher. Der Inhalt ihres Ärgers ist nicht, dass ihr Gehirn ihnen irgendwas diktiert, sondern dass sie mit meinen Argumenten nicht einverstanden sind. Das ist der Inhalt. Und dass sie mit meinen Argumenten nicht einverstanden sind, dass sie Einwände haben, dass sie die Einwände formulieren und dass sie diese Einwände für so wichtig halten, dass sie einfach dazwischen rufen, wogegen ich übrigens überhaupt nichts habe. Das ist ihre Entscheidung, die Sie gerade getroffen haben. Ausschluss, mehr ist es nicht. Ach Quatsch! Der Adrenalinspiegel entscheidet überhaupt nichts. Das heißt, Sie wollen sagen, Einwände lassen sich in keiner Form im Gehirn wiederfinden? Ja, das wollte ich sagen. Und auch nicht anders, nirgendwo im Stoffwechsel wiederfinden? Ja. Dann ist es doch Religion. Schauen Sie mal. Wenn Sie sagen, dass es nicht mehr nachweisbar ist, dann wird es Religion. Nein, was nachweisbar ist, Sie müssten mal, ich sage gleich das Argument noch. Was nachweisbar ist, darf ich ein bisschen Ihre Aufmerksamkeit haben? Aufmerksamkeit. Ich richte mich jetzt an Ihren Verstand und nicht an Ihr Gehirn, ja? Damit das klar ist. Moment, darf ich mal eben mein Argument sagen? Den Verstand kannst du nicht ohne Gehirn geben. Wie können Sie denn sagen, ich kann den Verstand. Sie haben völlig recht, kopflos. Sie haben völlig recht, kopflos stehe ich hier nicht. Es scheint offensichtlich schwer zu sein, diese schlichten Gedanken der Differenz zwischen Ursache, Bedingung und Voraussetzung. Es müsste eigentlich Menschen, die sich gerade in diesen Gegenden hier rumtreiben, geläufig sein, solche schlichten geistigen Differenzen, schlichten Differenzen, logischen Differenzen zwischen Abhängigkeit, Determination, Ursache, Bedingung, Voraussetzung ein bisschen klar zu machen. Wem es nicht klar ist, dann habe ich gerade ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben. Denken Sie es ein bisschen nach. Aber ich wollte zu Ihnen noch was sagen. Sie sind genau auf der roten Spur, in doppelter Hinsicht. Das Zitat, was ich gerade vorlesen wollte, ist fast dasselbe, was Sie auch gerade gesagt haben. Der Roth sagt, mich hat es auf dem Stuhl nicht gehalten, sie hätte es drauf genagelt. Zitat. Mehr auf Biologie. Ja, eben, ich merke es schon. Dann bleiben Sie bei der Biologie und gehen Sie nicht in die Geisteswissenschaft rein. Ja? Bleiben Sie dabei. Schon gar nicht in die Psychologie. Also, ich zitiere mal. Die Forscher haben sich halt gefragt, ob es im Gehirn des Menschen irgendeinen Prozess gibt, der darauf hindeutet, dass etwas nicht nach den Naturgesetzen abläuft. Und die Antwort lautet nein. Bisher haben wir im Gehirn nicht die kleinste Lücke etwa für das Wollen gefunden. Da schneiden Sie das Gehirn auf oder tun Sonnen rein oder legen es unter irgendein Apparat und sagen, wo ist denn jetzt die grüne Wiese? Wo ist denn jetzt der Wille zum Lernen? Finden wir nicht. Wir finden bloß Neuronenaktivität, Neuronengewitter, chemische Prozesse, elektrochemische Prozesse. Nirgendwo ein Gedicht von Hölderlin im Kopf. Das ist leider so blöd, wie es ist, weil die geistige Prozesse gleichsetzen mit Naturprozessen. Das ist komisch. Tja. Der zweite Punkt, an dem Sie so dicht dran sind an Roth, ist, dass Sie als wissenschaftlichen Vorgang immer nur den empirischen Nachweis gelten lassen. Und da muss ich Ihnen sagen, der empirische Nachweis, der mag seine Bedeutung haben, auch seine begrenzte Bedeutung haben im Bereich der Naturwissenschaft. Immer liefert er nur das Material für was. Ich stelle empirisch Fakten fest. Und dann muss ich in meinem Verstand reden darüber, was bedeuten sie eigentlich. Ich stelle zum Beispiel fest, dass zwei bestimmte Aktivitäten im Gehirn gleichermaßen auftauchen. Immer zur gleichen Zeit. Wenn der Mensch das und das tut, beispielsweise ein Krimi von was weiß ich, liest, Da gibt es an unterschiedlichen Stellen im Gehirn immer wieder bei ihm und bei anderen Aktivitäten. So, das ist jetzt der empirische Befund und sonst nichts. So. Erstens habe ich vorhin gesagt, die Frage, ob das was mit dem Krimi zu tun hat, kann er überhaupt nur stellen, weil er vorher den Krimi als eine eigene geistige Abteilung identifiziert hat. Und es ging in die Frage überhaupt nicht. Zweitens, sich die Frage zu stellen, gibt es zwischen diesen beiden Geschichten, diesen beiden physiologischen Ereignissen eine Beziehung? Ist die nächste Frage, die kann ich nur naturwissenschaftlich beantworten. Und ob sie was, und wenn ja, was mit dem Krimi zu tun haben, das ist sowieso nochmal eine ganz andere Frage. Die kann ich mit dem sowieso nicht beantworten. Ich kann nicht aus dem Umstand, dass zwei neuronale Ereignisse an verschiedenen Abteilungen des Gehirns gleichermaßen auftreten, sagen, aha, das ist das, was passiert, das ist der Grund für die geistige Aktivität, sich vom Krimi gefesselt zu fühlen. Übrigens, selbst wenn man sowas sagt, das ist der Grund, sich gefesselt zu fühlen, dann verweist ja die Redeweise, ich fühle mich gefesselt, schon darauf, dass was ganz anderes passiert als ein Neuronengewitter. Weil ich kann ja sagen, verdammt, ist das spannend. Jetzt hat der Detektiv Adamsberg oder wie er nun gerade heißt, mein Lieblingsdetektiv, ist er kurz davor, den Fall aufzuklären, und jetzt wird er schon wieder in die Irre. Das ist das, was ich weiß. Das macht die Sache spannend. Und wie gesagt, mich interessiert mein Neuronengewitter dabei überhaupt nicht. Aber wann vergeht denn der Mensch dann, Geist zu haben? Bitte nochmal. Wenn es um die Definition von Geist geht, wann fängt er denn Ihrer Meinung an, Geist zu haben, wenn es Geist hat? Wann das losgeht? Wann will der Mensch genau? Sie haben auch eben Geist in solchen Begriffen wie Wille und sonst was, definiert die auch wieder irgendwie keine Ahnung. Nein, das Wissen, was Sie jetzt haben, die Grundlage für die Fragen, die Sie hier stellen, die haben Sie nicht bei der Geburt gehabt. Ja, die haben sich angeeignet. Die haben Sie gelernt. Da sind die Voraussetzungen, die Sie da im Kopf haben, die Grundlage dafür für allmähliche Abstraktionen. Das geht Schritt für Schritt. Die erste Abstraktion, der erste geistige Prozess. Neben dem Naturprozess, Hunger. Der erste geistige Prozess ist das Merken auf eine Unterscheidung zwischen mir und der Umwelt. Ja? Das ist der erste Lernprozess, der erste Schritt des geistigen Prozesses und so weiter und so fort. Diese beiden Dualismen, sowohl Naturtechnik als auch Körpergeist, eigentlich relativ sinnlos, muss ich sagen. Ich finde, das ist nicht klar voneinander zu trennen. Und auch diese Frage, ob zuerst das Neuronengewitter da ist oder zuerst der Verstand oder keine Ahnung was, das ist sowas Ähnliches wie die Frage mit dem Huhn und dem Ei, was zuerst da war. Schauen Sie. Erstens könnte ich Ihnen, wenn ich jetzt ärgerlich würde, sagen, ich fange nochmal mit dem ganzen Vortrag an. Ich habe mich bemüht, das gerade auseinanderzuhalten. Wenn Sie dieser Auffassung sind, dann müssen Sie irgendwie an meinen Argumenten was falsch gefunden haben. Dann sagen Sie das. Dann bemühen Sie Ihren Verstand und weisen meine Argumente zurück. Ja? Im Übrigen selbst nur das, die schlichte Gegenbehauptung, widerlegt schon, was Sie gesagt haben. Also ich hab nicht gemerkt, dass dass bei Ihnen im Kopf irgendwelche Aktivitäten passiert sind. Ich habe nur gemerkt, was da neuronal los war. Ich habe eine Behauptung, eine inhaltliche Behauptung zur Kenntnis genommen. Mit Subjekt, Prädikat, Objekt, einem Bedeutungsinhalt, und wir haben uns sogar verständigt drüber. Ich habe gewusst, was Sie gemeint haben. Und habe das entsprechend gekontert, weil Sie gesagt haben, Ihre Frage ist gemessen nach 1,25 Stunden Vortrag eine Unverschämtheit. Bitte? Dass ich diesen Dualismus Körper-Geist nicht aufmachen möchte, weil sich diese Sachen nicht trennbar miteinander durchdringen. Es gibt sowohl das eine als auch das andere in ihren Kategorien. Ja, ich kann nicht voneinander trennen. Das eine beschreibt mehr das, was sie mit der Natur meinen oder so, das andere mehr mit um was Geist und was Verstand ist, aber für mich durchdringt sich das. Sie fallen meilenweit zurück hinter das, was ich versucht habe, an inhaltlicher Bestimmung über das Verhältnis zu sagen. Die Konfusion woanders an. Das ist der Unterschied. Wie beeinflusst das der Geist das physiologische Gehirn? Ja, das möchte ich auch wissen. Wo sind die Tasten, wenn der Geist der Klavierspieler ist? Genau. Bitte nochmal. Wo? Ich habe die Frage verstanden. Wie beeinflusst der Geist, ein immaterieller Geist, das physiologische Gehirn? Wie soll er das machen? Das kann er gar nicht machen. Ja, und warum liegt es da zusammenhängen? Ach Leute, ich hab einen Fall genannt, wo es das gibt. Ich habe einen einzigen Fall genannt, dass der Verstand sagt, in der Kalkulation, in der Auseinandersetzung mit Pflichten, die er hat, oder mit Interessen, die er hat, die Müdigkeit, die ich spüre, die in der Tat ein Resultat von physiologischer Erschlaffung ist, die lasse ich mir nicht durchgehen. Da arbeite ich mit Urteilen über die Wichtigkeit meiner geistigen Aktivitäten gegen die Müdigkeit an. Das kennen Sie alle. Das gibt es. Das heißt nicht, dass diese Aktivitäten jetzt die Physiologie verändern, sondern dass ich mich mit meiner, in dem Fall meiner geistigen Aktivität, über einen physiologischen Zustand der Ermüdung in Grenzen hinwegsetzen kann. Das ist es. Sie hatten doch irgendwas anderes mit dem Klavierspieler gehabt. Aber in dem Fall ist doch quasi Wille etwas gleichgesetzt, wie eine Person hat mehr Disziplin als eine andere. Also es ist doch immer noch so, dass verschiedene Leute an dieser Stelle verschieden. Sie haben völlig recht, ja. Ja? Ja und? Ja, Sie machen verschiedene Kalkulationen. Der eine sagt, der Professor kann mich mal. Das nennen Sie dann fehlende Disziplin. Ich würde von fehlender Disziplin da nicht. Ich halte es für mich für einen ziemlich gesunden Standpunkt. Und der andere sagt, ich unterwerfe mich der Prüfungsordnung. Das nennen Sie Disziplin, ja. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass, also ob ich es jetzt Verstand nenne oder Gehirn, das entwickelt sich ja in der Umgebung. Und ich würde die Gleichsetzung nicht machen, weil der Verstand natürlich auch mehr gehört als Gehirn. Ich würde da Körper und ich würde das viel zu freilegen. Aber also ich würde auch diesen Dualismus nicht aufmachen. Übrigens, ich habe von Dualismus, haben Sie bei mir nichts gehört. Ich rede nicht vom Dualismus. Ich habe ziemlich genaue Bestimmungen des Verhältnisses der Physiologie des Gehirns zu den geistigen Prozessen genannt. Und der Ausgangspunkt ist erstmal, das sind Besonderheiten. Und dann habe ich gesagt, wie sie zusammenhängen und wie sie nicht zusammenhängen. Und die Art und Weise, wie sie zusammenhängen, ist die Widerlegung der Behauptungen von Roth und anderen. Übrigens, schauen Sie, wenn Sie schon der Auffassung sind, die ich hier angreife, dann frage ich Sie, mit welcher Ernsthaftigkeit können Sie eigentlich all das vertreten, wo Sie doch eigentlich der Auffassung sein müssen, das, was Sie vertreten, können Sie gar nicht selber glauben, weil das bloß Produkte Ihres Gehirns sind. Was ist denn los? Da stört mich doch gar nicht. Das ist ja noch schlimmer. Das kann ich nicht. Kann ich doch gar nicht unterscheiden dazwischen. Also wenn mein Gehirn mir vorgehauen ist, ist mein freier Wille, kann ich doch praktisch jetzt in diesem Moment davon nicht unterscheiden, ob es wirklich von mir vorgegeben ist oder ob es wirklich freier Wille ist. Insofern spielt es doch für mein jetziges Leben keine Rolle. Ach, wissen Sie, wenn ich mich jedes Mal fragen wollte bei dem, was ich gerade gedacht habe, kann ich eigentlich dazu stehen? Kann ich das eigentlich als Resultat meiner vernünftigen Überlegung in die Welt setzen? Oder muss ich mich bei jedem Gedanken, den ich aufgeschrieben habe, fragen, verdammt nochmal, du bist das gar nicht. Und ob das hinhaut und nicht hinhaut, das hast du gar nicht in der Hand. Dann würde ich den ganzen Quatsch doch lassen. Genauso geht es Ihnen übrigens. Genauso geht es Ihnen. Wenn Sie jene Gleichgültigkeit und jene Skeptizismus, bezogen auf das, was Sie gerade gesagt haben, immer zugleich mit im Kopf hätten, hätten Sie keinmal einen Mund aufgemacht. Hätten Sie keinmal einen Mund aufgemacht. Sie sind davon überzeugt, dass es richtig ist, ja? Und sind demselben Paradoxon damit unterlegen, was ich gerade vorhin gesagt habe. Wenn Sie davon überzeugt sind, dann müssen Sie die Theorie, die Sie gerade hier vertreten, zurückweisen. Dann sagen Sie nämlich, nein, ich bin nicht Sklave meines Gehirns, sondern die Argumente, die ich hier vertrete, die sind korrekt und auf die will ich eine Antwort haben. Ich könnte mich auch mit Ihnen so unterhalten und sagen, alle diejenigen, die die Theorie vertreten, mit denen rede ich doch gar nicht. Was soll denn das? Die glauben ihr Zeug doch selber nicht. Nein, mache ich nicht, weil ich genau weiß, das ist alles Spinnerei, an die ernsthaft praktisch kein Mensch glaubt. Nehmen Sie es nochmal andersrum. Nehmen Sie nochmal im Bereich der Naturwissenschaft. Sie sind hier reingekommen in einen Hörsaal, der ist schräg, der hat Lampen und so weiter. Jetzt wenden Sie mal einmal die Theorie von Roth, Singer, Spitzer und so weiter auf naturwissenschaftliche Sachen an. Da müssten Sie bei jedem naturwissenschaftlichen Resultat und seiner Umsetzung in Technik und Technologie sagen, was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist ja bloß Produkt des Gehirns. Ob das, was der da ausgerechnet hat, tatsächlich nach allen Regeln der Logik und Vernunft und Kausalität hinhaut, sodass ich mich in den Raum reinwagen kann, das weiß ich gar nicht. Kann ja sein, dass das ein imaginäres Produkt seines Gehirns ist, für das er sowieso keine Verantwortung hat. Ich lasse die Finger davon. Kann ja zusammenbrechen. Von morgens bis abends widerlegen Sie durch Ihre Praxis des sich Verlassens auf naturwissenschaftliche Resultate diesen Ausgangspunkt, den Sie hier in den heiligen Hallen der Wissenschaft mit Werbe vertreten. Die Frage ist, warum eigentlich? Die Idee ist Quatsch. Bitte? Entschuldigung. Nein, nein, nein, es funktioniert gar nicht anders. Schauen Sie, Sie können sich identifizieren. Es hat andere Input bekommen und demzufolge hat es andere Voraussetzungen, mit denen es arbeitet. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber es kommt zu anderen. Schauen Sie, ja, zu anderen Ergebnissen. Das ist, ja, wenn ich es alles zum selben Ergebnis geführt hätte, was ich hier vortrage, hätte ich den Vortrag nicht halten müssen. Ich weiß doch, dass es lauter andere Ergebnisse gibt. Aber wir können noch darüber streiten. B, bitteschön, wir können darüber streiten. Und Sie können mir klar machen, Ihr Argument, und ich schaffe es einfach nicht, mein Argument klar zu machen. Aber das passiert manchmal. Ich will noch einen Satz sagen zu der Identifizierung. Sie müssen mit dem Begriff Identifizierung ein bisschen vorsichtig sein, würde ich vorschlagen. Dass es Ihr Gehirn ist, das ist ja keine Frage. Das ist genauso Ihr Gehirn, wie Ihre Kniescheibe Ihre ist und Ihr Blinddarm, wenn Sie einen haben, auch Ihrer ist. Bloß was folgt denn daraus? Dass Sie neben dem, dass Sie ein Verstandesmensch sind, auch noch aus 98% Wasser, das sich als Bauchspeicheldrüse, Magensäfte, Bauchnabel und sonst was erscheint sind. Identifikation, da wollen Sie immer gleich mehr. Sie würden sich nie mit Ihrem Blinddarm identifizieren. Natürlich identifiziere ich mit meinem Blinddarm. Hallo, Frau Blinddarm. Und Sie rekurrieren so positive Wissenschaft, die Naturwissenschaften, und es ist ja auch in der theoretischen Physik so, dass ernsthaft, auch in seriösen Naturwissenschaften, Wetter wie Science und Nature Parallelwelten-Universen-Theorien diskutiert werden. Das würde ja für den Mann ansprechen. Ich meine, da muss man sich auch ganz andere Fragen stellen, wenn es auf einem ganz anderen Niveau. Schauen Sie, ich kann mich in Details der Naturwissenschaft nicht hineinbegeben. Aber wir reden hier nicht über Naturwissenschaften. Um das nur mal klar zu machen. Der Roth, Singer und so weiter ziehen aus angeblich gesicherten naturwissenschaftlichen Wissen Schlüsse auf was ganz anderes. Auf geistige Prozesse. Ich wollte jetzt noch einen Teil ranhängen, ich weiß nicht, ob der noch von Interesse ist, dass der Roth inzwischen wie ein Jesus der Erneuerung der Schule durch die Gegend reist. Ich bin der Messias, der euch von euren Lernproblemen erlöst. Da redet er über Lernen. Das ist mein Metier, da kann ich was zu sagen. Und da kann ich sagen, ob die Schlüssel denn eigentlich stimmen. Drei Beispiele habe ich schon genannt, wo ich sage, seine Theorie ist falsch. Also Identifikation muss abzuschließen. Entweder sagen Sie nur, das bin ich, das gehört dazu. Und trotzdem glaube ich, dass Sie zwischen Ihrem Bauchnabel und Ihrem Verstand immer noch eine kleine Differenz machen. Zu sagen, Identifikation heißt, ich gehe auf drin. Deswegen habe ich gesagt, passen Sie auf mit dem, was Sie mit Identifikation meinen. Entweder ist es ganz salopp gemeint, gehört zu mir, wie meine Weste. Oder ich gehe drin auf. Wenn Sie in der Physiologie Ihres Gehirns aufgehen, dann wären Sie gar nicht, tatsächlich aufgehen würden, dann wären Sie nicht in der Lage, hier auch nur eine einzige Frage zu stellen oder einen einzigen Einwand zu machen. Dann würden Sie hier vor sich hin gewittern, Neuronen gewittern. Entschuldigung, wir müssen nochmal anfangen. Ich frage mich, was wenn der geistliche Prozess ist, wenn nicht das Neuronengewitter selbst der geistliche Prozess ist. Wenn Sie noch sagen, das ist nur die Grundlage, die... Ja, natürlich. Ich hab gesagt, nicht Grundlage, sondern Bedingung, aber darüber will ich nicht streiten. Aber wenn Sie von Grundlage reden, ja, dann sagen Sie, das ist die Grundlage und da baut was auf drüber. Nein, das ist alles. Das ist der ganze Geist. Dann können Sie aber nicht von Grundlage reden. Nein, schauen Sie hier, die Grundlage, so weit können wir uns noch einigen. Da ist was, da liegt was einem anderen zugrunde. Da ist in dem Begriff Grundlage schon die Differenz zwischen dem, was grundlegend ist und dem, was darauf aufbaut, gemacht. So, und jetzt habe ich gesagt, ich kann das ein bisschen genauer bestimmen. Das, was da die Grundlage ist als Naturprozess und das, was darauf aufbaut. Und das habe ich versucht, ein bisschen genauer zu bestimmen. Sie reden, genauer gesagt, gar nicht von Grundlage, sondern Sie reden wieder von Natur als Geist. Und das kann es doch nicht sein, Leute, das ist doch alles so. Bitte. Also, ein Beispiel. Na genau. Also ich verbringe mit jemandem ein romantisches Abendessen und am nächsten Tag erinnere ich mich daran. Wenn ich mich daran erinnere, kann man das vielleicht irgendwo feststellen, dass es dann dieses neuronale Gewitter gibt. Aber in diesem neuronalen Gewitter ist doch aber nicht dieses, was ist denn diese Erinnerung? Die ist doch nicht dasselbe wie dieses Gewitter. Warum nicht? So. Mitkriege, wenn ich so einen Vortrag darüber halte, muss man nochmal extra würdigen. Aber hier vorne war erst noch eine Wortmeldung. Du hattest das eben schon gesagt, dass es doch eigentlich ein Paradoxon ist, wenn hier Buddhisten argumentieren, der Mensch ist ein auf Autopilot Gehirn laufendes Wesen, was physikalisch determiniert ist, dass solche Leute mit solchen Theorien hier aufstehen und andere zu überzeugen versuchen. Das passt überhaupt nicht zur Theorie dazu. Entweder jeder ist sein eigenes komisches physikalisches Lotteriespielding, und wie so ein Kaleidoskop produzierst dann halt aus unerfindlichen, stochastischen Gründen irgendwelche Gedanken und Äußerungen, dann braucht man aber wirklich mit dem anderen Kaleidoskop doch keinerlei Kommunikation zu machen. Dann muss man insbesondere das andere Kaleidoskop doch nicht die Bohne zu überzeugen versuchen, dass ein Argument, was man selber sich ausgedacht hat, stimmig ist, schlüssig ist, und den anderen auf den Pfad der Tugend der wissenschaftlichen Erkenntnis zu bringen, zu versuchen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Entweder wir appellieren an Erkenntnisfähigkeit des anderen, dann setzt er schon voraus, dass der sich Gedanken machen kann. Oder da läuft ein automatisches Roboterteil durch die Gegend, was auf Autopilot gesteuert ist. Das kann ich kicken. Und also es gar nicht durch die Gegend laufen könnte. Weil das müsste zum Beispiel bei Rot, muss es ja anhalten. Warum hältst du bei Rot an? Weil es was weiß. Und so weiter. Also diese heutige Diskussion ist gerade zu der Inbegriff einer Widerlegung der Rot'schen These. Ich stimme dem zu. Ich will aber noch mal was anderes sagen. Weil es hier diese Abteilung von Naturwissenschaft gibt, die gegen das, was sie selber von morgens bis abends treibt, nämlich Identifikation von empirischen Sachverhalten, Verknüpfung von empirischen Sachverhalten zu Korrelationen, die Frage, ob die Korrelation eine Kausalität herstellt und so weiter, gibt und so weiter und so fort, lauter geistige Prozesse. Eine kleine Literaturempfehlung. Es gibt eine Theorie des Geistes, die sagt, wie das geistige Arbeiten funktioniert, wie der geistige Vorgang funktioniert. Die Logik des Geistes, der geistigen Tätigkeit, ist zum Beispiel etwas, was in Ansätzen der Hegel relativ gescheit entwickelt hat. Ich sage mal nur ein paar Sachen, über die man nachdenken muss. Den Ausgang jedes geistigen Prozesses habe ich eben schon genannt. Das ist, ich kann identifizieren, ich kann mich unterscheiden von der Umwelt. Ich kann die Differenz zwischen Subjekt und Objekt machen. Das kann ein Tier, die meisten Tiere, sage ich mal, um keine Tierdebatte zu haben, können das nicht. Das ist das Erste. Die Unterscheidung Subjekt-Objekt. Da fängt es an. Die zweite Sache ist, der nächste Schritt, alles Abstraktionen, die immer komplizierter werden. Ich kann am Objekt, aber auch an mir als Subjekt unterschiedliche Eigenschaften identifizieren. Ich kann an dem Tisch, der da ist, nicht nur das Ding, an dem ich mir immer den Kopf stoße, identifizieren, sondern es hat eine Platte und eine Schublade und Beine. Das Dritte ist, ich kann unabhängig davon, ob der Tisch jetzt anwesend ist oder nicht, mich an diesen Tisch, wenn das Wort Tisch fällt, erinnern. Das ist die Abteilung der Erinnerung. Das erste war die Abteilung der Unterscheidung. Zu der Erinnerung gehört immer die geistige Aktivität der Vorstellung. Ich habe das Ding im Kopf, obwohl ich es nicht im Kopf habe. Nach der Rothschen Theorie müssten die das alle im Kopf haben, die Kleinen, die Tische und so weiter. Es gibt ein ganz schönes Beispiel von diesem Kollegen Taubert, dem ich schon gesagt habe, der sagt, es kommt mir immer so vor, als ob, so wie es mir früher als kleinem Jungen ging, habe ich das Radio angemacht und gedacht, da ist eine kleine Kapelle drin, so eine Zwergenkapelle drin, wo der doch der Empfänger von was ganz anderem ist. Auch darüber nachdenken. Erinnern, Vorstellung. Nächste Abteilung, die unterschiedenen Sachen, die unterschiedenen Bestimmungen oder unterschiedenen Eigenschaften der Sache zusammenzufügen. Da gibt es zum Beispiel einen Tisch, der hat drei Beine. Ja, was ist denn bitteschön das? Ich mache die Bestimmung abhängig von der Funktion. Jetzt weiß ich nicht nur die Bestimmung, sondern auch die Funktion der Sache. Habe die Bedeutung über die Eigenschaften hinaus. Und so weiter und so fort. Der nächste Schritt ist dann schon fast Wissenschaft. Wie hängen die einzelnen Bestimmungen zusammen einer Sache? Das ist ein Kurzdurchgang durch einige Abteilungen der Logik des Geistes. So beschäftigt man sich mit geistigen Geschichten. Daneben gibt es die Abteilung des Fühlens, auch ein geistiger Prozess. Hat nichts mit Natur zu tun. Das ist nichts anderes als Habitualisierung geistiger Urteile. Aber Ach, Kinder, das ist ja was. Moment, könnten Sie das alles vorstellen, wenn Sie kein Gehirn haben? Also wissen Sie was, ich werde langsam ärgerlich. Ich rede die ganze Zeit darüber, wie es mit Gehirn zu tun hat und wie es nicht mit zu tun Gehirn hat. Wie es nicht mit Gehirn zu tun hat. Und Sie sagen, es hat aber alles mit Gehirn zu tun. Also das ist wirklich, Entschuldigung, das ist nicht mal akademisches Niveau. Ich wollte noch sagen, zur Logik des Geistigen. Entschuldigung, dass ich ausfallend geworden bin. Aber das geht sowas vorbei an dem, was ich hier anderthalb Stunden sage. Zur Logik des Geistigen gehören Abteilungen des Fühlens. Ich kann eine Logik des Gefühls machen. Eine Logik des Gefühls, die nach Intensität und Inhalt geht. Ich kann unterscheiden zwischen Eifersucht, Trauer, Liebe, Neid und so weiter. Das sind alles innerliche Bestimmungen. Da kann ich eine ganze Logik entwickeln. Und ich kann schließlich auch jene geistigen Aktivitäten für sich entwickeln, die ich nenne es mal ins Bereich der Fantasie fallen. Geistige, künstlerische Aktivitäten, die sich ein bisschen von der Wissenschaft absetzen, aber auch ihre eigene Logik haben. Über die Sachen muss man nachdenken, wenn man über Geist nachdenkt. Wenn man über Gehirn nachdenkt, muss man Biologe sein. Ich habe jetzt schon ziemlich lange, ich mache es einfach abhängig von dem, was gewünscht wird. Wir können entweder jetzt gleich in der Diskussion weiterfahren. Was ich noch machen wollte, ist an einem Fall der scheinbaren Attraktivität dieser Theorie für die Überwindung von Lernproblemen, die Lehrer mit der Schule, Lehrproblemen, die Lehrer mit der Schule haben. Das wollte ich noch als Scheinattraktivität dieser Theorie vorführen. Und dann können wir danach weiter diskutieren oder jetzt gleich. Ich mache einfach mal, obwohl ich von Demokratie nun wirklich nichts halte, wer möchte dieses Lern- und Lehrzeug noch hören? Kommt mir entgegen, gut. Ich hoffe, dass nicht nur Ihr Gehirn, sondern auch, naja. Also, diese Theorie kommt daher als Verheißung praktischer Hilfe. Diese Theorie, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass die, ich nenne es mal, seriösen Hirnforscher irgendwann den medizinischen Grund für Alzheimer rauskriegen und das bekämpfen können. Überhaupt keine Frage. Hier geht es um was anderes. Die Verheißung praktischer Hilfe hat dazu geführt, dass im letzten und vorletzten Jahr alle großen Zeitungen und Zeitschriften sich mit dem Thema befasst haben. Ich einfach nur mal ein paar Überschriften. Rezepte aus dem Hirnlabor fürs Lernen. Lernen unter der Dopamindusche. Hirnforschung und Didaktik. Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? Hirnforscher antworten. Und so weiter. So. Das heißt also, und das ist erstmal wirklich ernst zu nehmen, ich weiß nicht, inwieweit entsprechenden Wissenschaftler ihre Kreise schon bis nach Berlin ausgedehnt haben, aber ich befürchte, sind hier auch schon aktiv. Die Behauptung heißt, wir können als Hirnforscher mit dieser Theorie Lehrern bei der Bewältigung der Schwierigkeiten helfen, die sie beim Lehren und auf der anderen Seite die Schüler beim Lernen haben. Das fällt deswegen auf so fruchtbarem Boden, weil es die Schwierigkeiten gibt. Das ist überhaupt keine Frage. Schwierigkeiten haben die Lehrer, die Masse. Schüler haben keine Lust zu lernen. Viele zeigen wenig Interesse am Stoff, sind undiszipliniert, wie es heißt, schwänzen die Schule, werden gelegentlich sogar gegen Lehrer und ihresgleichen gewalttätig. All das zeigt eben nicht nur die Schwierigkeiten der Lehrer, sondern zugleich immer auch die Schwierigkeiten der Schüler. Die Diagnose der Hirnforschung lautet jetzt, alles kein Wunder. Es liegt daran, dass das Lehren und Lernen nicht hirngerecht, nicht verstandesgerecht, hirngerecht stattfindet. Wenn Lehrer sich mehr an hirnbiologischen, hirnphysiologischen Erkenntnissen richten würden, gäbe es diese Schwierigkeiten nicht, heißt die Verheißung. Naja, da ist man als Lehrer von Schülern gequert, gequält und kurz vorm Burnout stehend, riesig gespannt und lässt sich was erzählen. Ich habe jetzt mal die Argumentation von Roth zusammengetragen, die er so immer wieder erzählt. Es ist ein Durchgang durch lauter Vorträge, die er in Lehrerfortbildung und sonst so gehalten hat. Die erste These von Roth über hirngerechtes Lernen und ich zitiere seine wichtigste Botschaft an Pädagogen lautet: Lehren und Lernen sind schwierig. Das müssen Sie nicht mir sagen, sondern das müssen Sie Herrn Roth sagen. Das sage ich Ihnen, weil Sie so eine Aussage machen, die überhaupt in jedem Zusammenhang gerissen ist. Schauen Sie. Also ich meine, gerade darf ich mal zu Herrn Roth was sagen. Gerade er hat gesagt immer wieder, dass das überhaupt nichts Neues ist, was er vorträgt. Dass jeder gute Pädagoge alle diese Dinge, die hier aufgeführt werden, die Sie jetzt wahrscheinlich dann auch vielleicht nennen werden, weiß, also mit allen Sinnen lernen, wiederholen, üben so wichtig ist, die emotionale Lernatmosphäre wichtig ist und. Alles Dinge, die Sie jetzt hier vortragen wollen. Da sagt Roth, selbst jeder gute Pädagoge weiß das. Nur wir versuchen herauszubekommen, warum ist der eine Lehrer so erfolgreich und der andere nicht. Und wir verstehen, warum die einen besser lernen als die anderen. Das hat ja bestimmte Ursachen. Dass das etwas Neues ist, behauptet er überhaupt nicht. Es geht nur darum, naturwissenschaftlich bestimmte Lernvorgänge zu erklären und zu begründen, warum die einen besser sind als die anderen. Und jetzt so ein billiges Zitat dazu bringen, also tut mir leid, Herr Hüsken, das ist einfach lächerlich. Wenn Sie... Warten Sie noch ein bisschen ab. Schauen Sie, ja, das müssen Sie aber. Ja? Wenn Sie ernsthaft an der Auseinandersetzung interessiert sind, dann bitte ich Sie mal abzuwarten, was bei mir rauskommt. Da kommt ein bisschen was anderes raus, als Sie gerade von Roth vorgetragen haben. Ja? Dass der Roth das sagt. Ich habe keine Allheilmittel. Und was ich Ihnen sage, das müssten Sie eigentlich kennen, stimmt. Aber er zieht ein bisschen andere Konsequenzen daraus. Ja, und um die geht's. Und ich bitte Sie ernsthaft, das mal zu verfolgen. Und das Zitat, was ich gerade eben genannt habe, ist ein Grundzitat, von dem er selbst sagt, die wichtigste Botschaft ist es. Ja? So, darf ich Sie wirklich bitten, noch ein bisschen zuzuhören. Da kommt ein bisschen was anderes raus hier. Nein, ich nutze bloß das Protokoll des Mikrofons aus. Ist doch ganz klar. Warum soll ich nicht auch mal Natur ausnutzen zu meinen Gunsten, Naturwissenschaft? Ein bisschen leiser, ne? Ja, aber könnte das auch. Gut. So. Daran, das ist nämlich keine billige Botschaft. Lernen und Lehren sind schwierig. Die Behauptung ist falsch. Lernen und Lehren sind nicht schwierig. Es ist überhaupt nicht wahr. Lernen und Lehren wird den Schülern und den Lehrern unter den Bedingungen der hiesigen Schule schwer gemacht. Und das ist ein bisschen was anderes. Und deswegen habe ich... Deswegen habe ich das zitiert. Es ist eine falsche und nicht etwa eine falsche Aussage und nicht etwa ein Gemeinplatz. Nehmen wir mal das, worauf Sie abgehoben haben. Praktische Hilfe. Nur 4 von den Punkten, die er nennt. Daran will ich es mal beweisen. Er hat den Lehrern gesagt, dass das Interesse am Lernstoff das Lernen erleichtert. Wer hätte das gedacht? Das ist in der Tat eine Banalität. Machen wir mal weiter. Das ist so einer der Geschichten. Zweitens, sagt er, ist für jeden Lernakt entsprechendes Vorwissen erforderlich. In der Tat. Auch das stimmt. Drittens wird er nicht müde zu betonen, dass immer nur jeder selber lernen kann. Es kann nicht ein anderer für mich lernen. Ein anderer kann mir Bier holen, aber lernen kann er für mich nicht. Das geht nicht. Bleiben wir mal nur bei diesen drei Sachen. Interesse am Lernen, am Lernstoff erleichtert das Lernen. Für jeden Lernart ist entsprechendes Vorwissen erforderlich. Und drittens, lernen kann nur jeder selber. Das sind deswegen keine banalen Selbstverständlichkeiten, weil sie alle drei durch die Art und Weise, wie Schule organisiert ist, untergraben werden. Alle drei. Beispiel oder Erklärung. Was ist mit dem Interesse, ich habe es vorhin schon gesagt, was ist mit dem Interesse am Lernstoff? Wenn der Schüler genötigt wird, für Noten zu lernen, wie muss er sich zum Lernstoff stellen, wenn er nicht sagen darf, ich will es begreifen und zwar bis zum bitteren Ende und gebe auch erst dann Ruhe, wenn ich es begriffen habe, sondern ich muss es nur so weit und auch nur so lange im Kopf haben, bis die Arbeit geschrieben ist. Das ist die Institutionalisierung der Austreibung des Interesses am Lernen. Punkt 1. Warten Sie doch mal. Warten Sie mal. Zweitens. Für jeden Lernort ist entsprechendes Vorwissen erforderlich. Also erstens ist es ein Widerspruch, ja, weil er sagt, das sind Banalitäten und die Fortsetzung, die aus den Banalitäten gewichtige Argumente gegen die Schule machen, fällt ihm im Traum nicht ein. Ich sage gleich das Resultat. Er führt das zurück, nicht etwa auf die Art und Weise, wie die Schule funktioniert. Er sagt also, schauen wir uns mal an, woher die Schwierigkeiten kommen. Und als Hirnforscher weiß er gleich, die kommen aus nicht hirngerechtem Lernen. Eine bessere, wissenschaftlich autorisiertere Legitimation der Schule, die all das verbockt, gibt es nicht. Und das ist der Witz in der ganzen Sache. Da ist die Schule aus dem Schneider. Da sind auch die Lehrer aus dem Schneider. Allenfalls werden sie angegriffen als diejenigen, die sich nicht darum kümmern, wie hirngerechtes Lernen funktioniert, von dem Roth selbst sagt, er weiß es nicht. Ich will aber die anderen Punkte nochmal machen. Für jedes Lernen ist Vorwissen erforderlich. Ich habe vorhin schon darauf verwiesen. Stimmt. Wenn ich in der Mathematik fortgeschritten bin, muss ich die Grundlagen beherrschen. Wenn es mir aufgrund der Art und Weise, wie hierzulande das Lernen organisiert ist, verwehrt ist, diese Grundlagen so beigebracht zu bekommen, dass ich die nächsten Schritte auch begreife, dann begreife ich sie halt nicht. Wenn ich die Grundrechenarten nicht beherrsche, dann kann ich kein Bruchrechnen machen. Die Schule ist nicht so organisiert, dass jeder in der Klasse das so weit alles begreift, dass die nächsten Schritte, die darauf aufbauen, gelernt werden können. Im Gegenteil. Sonst gäbe es nicht die Noten von 1 bis 5. Die Noten 3 bis 5 sagen, naja, halb oder gar nicht kapiert. Und trotzdem geht es weiter mit dem Lernen. Es ist die Schule, die genau das verhindert, was vernünftiges Lernen, da gebe ich dem Roth durchaus recht, eigentlich wäre. Genau das, beim letzten genau dasselbe. Ich kürze das mal ab. Das ist der Witz in der ganzen Sache. Diese Sorte Missionarstum, jetzt geht's weiter. Er sagt nicht, ich kann euch sagen, woher eure Schwierigkeiten kommen. Macht euch mal klar, wie die Schule funktioniert. Sondern er ist ja hingegangen und hat gesagt, ich weiß, woher es kommt, nicht hingreichend hirngerechtes Lernen. Auf einmal wird aus dem Lerninteresse als der Voraussetzung fürs vernünftige Begreifen eine Sache, die gar nichts mehr mit Interesse zu tun hat. Lerninteresse müsste man sagen, ich finde es geil, was ich da über Geografie lerne. Ich will es begreifen. Ich will begreifen, wie ein Erdbeben zustande geht. Das möchte ich jetzt mal wissen. Sondern auf einmal ist Lerninteresse einem Organ namens limbischem System zugeordnet. Das ist nämlich ein Naturvorgang. Ein Organ namens limbisches System ist verantwortlich für Lerninteresse. Das ist dann natürlich kein Interesse mehr. Die Konsequenz, die er jetzt daraus zieht, so, und jetzt wird es gemeingefährlich, heißt, also muss ich das Lernen so organisieren, dass das limbische System affiziert wird. Das limbische System wird affiziert durch Aufregung des Gemüts. Nicht durch, ich mache den Menschen klar, was er lernen kann, wenn er den Stoff macht. Sondern ich muss ihn in Aufregung versetzen. Ich muss ihn in Verwirrung setzen. Ich muss ihn, wie auch immer, er hat ein Beispiel neulich mal gebracht, wo er sagt, die Aufregung besteht darin, kann zum Beispiel darin, dass ich einen ganz anderen Gegenstand, der mit viel Budenzauber verbunden ist, in die Klasse reintrage. Dass sich alle erschrecken. Ja, was hat denn bitteschön diese Aufregung mit der Betätigung des Verstandes zu tun, der dazu führen soll, dass ich weiß, was ich kann und weiß, wenn ich ein bisschen was über Geografie gelernt habe. Das ist kurz, ich sage kurz, als Gedanke ist es kurz vor jener Manipulationstheorie, die sagt, man muss da mit chemischen Operationen arbeiten, die auf das Gehirn einwirken, dann klappt es schon. Ich will übrigens eine Sache gleich dazu sagen. Deswegen ist Roth ein Fan von Ritalin. Wissen Sie, was Ritalin ist? Ritalin ist ursprünglich eine Droge gewesen, mit der Soldaten im Zweiten Weltkrieg, bevor sie in die Front gehen, beruhigt werden sollten, damit sie nicht ausrasten. Ritalin ist inzwischen eine Art Seditativum, ich will die medizinischen Sachen nicht ausführen, das Kindern gegeben wird, die in der Schule unter ADS oder ADHS fallen. Was heißt das? Das wissen Sie. Das sind die sogenannten auffällig gewordenen Kinder. Das ist sofort von Roth als Krankheit des Gehirns diagnostiziert, der man nur chemisch beikommen kann. Der fragt nicht, was ist denn da los, wenn ein Kind in der Schule über Tisch und Bänke geht. Kann es nicht vielleicht sein, dass es deswegen über Tisch und Bänke geht, weil es sich langweilt, weil es den Stoff nicht begriffen hat? Kann es nicht sein, dass es über Tisch und Bänke geht, weil es den Nachbarn da hinten was erzählen wollte? Kann es nicht sein, dass es über Tisch und Bänke geht, weil es sowieso mit der Schule nichts am Hut hat? Und so weiter und so fort. Von vornherein ist ihm klar, das ist Krankheit, da wird chemisch eingewirkt. Schauen Sie in seinen Büchern nach. So geht's zu. So geht's zu. Das ist hirngerechtes Lernen. Dass übrigens diese Kinder systematisch in Familie und Schule hierzulande produziert werden. Dass sie so sind, dass sie so auffällig werden, wie es heißt. Das ist auch kein Wunder. Das habe ich in einem Buch ein bisschen ausführlicher geschrieben, was da vorne liegt. Frag da nicht. Ist von vornherein klar. Krankheit, also Chemie in die Birne. Das ist eine Abteilung des hirngerechten Lernens. Darf ich noch eben zu Ende und dann steigen wir wieder in die Diskussion ein. So geht er mit allen anderen Sachen um. Vorwissen ist auch nicht angeeignetes Wissen, an das man sich erinnert, dass man von daher per Erinnerung wieder abrufen kann. Sondern Vorwissen ist eine Ablagerung, die, wo liegt es gerade, auch in irgendeiner Abteilung des Gehirns, die man aktivieren muss durch ganz bestimmte Prozesse, Aktivitäten, die aber auch mit dem Gegenstand, der da aktiviert werden soll, gar nichts zu tun haben. Er sagt explizit, Zitat, all diese Fragen des hirngerechten Lernens vertragen sich schwer mit der Aneignung von abstraktem Wissen. Wissen ist nun mal abstrakt. Die Organisation des Unterrichts hirngerecht, von der er immer zugleich sagt, so genau wissen wir es noch nicht, ist die Absage an jede Form des verstandesmäßigen Umgangs mit Wissen über Natur und die Welt und hat für die Lehrer zur Konsequenz, dass Sie sich um Rahmenbedingungen Ihres Unterrichts kümmern müssen, Zitat, innerhalb derer die Prozesse hirngerecht verlaufen können. Hirngerecht, früher hieß es mal kindgerecht, halte ich auch nichts von, aber jetzt heißt es hirngerecht. Dass das limbische System immer in Wallung gerät, dass diese Areale im Gehirn aktiviert werden, wo was abgelagert ist und so weiter und so fort. Mein Schlusssatz heißt, Lehrer, die einigermaßen vernünftig ticken, fallen auf den Schwindel nicht rein. Dennoch muss man sagen, ist der geistig-moralische Beistand, den die Lehrer hier aus wissenschaftlichem Munde erfahren, bemerkenswert. Die Botschaft der ganzen Sache heißt nämlich, wer das schluckt, wer diesen Unfug, ich erlaube mir das mal unwissenschaftlich zu sagen, schluckt, wer diese systematische Fehldiagnose der vorhandenen Schwierigkeiten, die Schüler und Lehrer haben und sich wechselseitig machen, behauptet, alles aufs Gehirn schiebt, der erklärt gesellschaftliche Angelegenheiten zu biologischen Angelegenheiten. Der biologisiert gesellschaftliche Prozesse, die den Menschen nicht gut tun. Und das heißt nichts anderes, als dann sind diese gesellschaftlichen Vorgänge aber auch aus dem Schneider. So, das wollte ich dazu noch sagen. Jetzt können wir erstmal weiter diskutieren. Ich hätte noch eine Schlussbemerkung. Nee, machen wir erstmal weiter. Nee. Da waren Wortmeldungen. Da und da und da. Haben Sie gemerkt? Ich habe was ganz anderes rausgefunden. Was ganz anderes. Ihre Kritik an der Schule unterstütze ich voll. Da haben Sie völlig recht. Also diese größten Gegebenheiten, das ist ja gar nicht die Frage. Aber zum Beispiel, wenn es darum geht, wir wissen aus der Hirnforschung, dass also Gegenstände, Begriffe, ganz egal, im Gehirn am besten repräsentiert werden, also im Grunde also aufgenommen werden, wenn wir mit möglichst viel Sinn lernen, also alle Sinne benutzen, nicht nur eben nur lesen, sondern auch hören und begreifen und manuell mit den Dingen umgehen, zum Beispiel, dass man auch durch Üben und Wiederholen bestimmte Verbindungen im Gehirn festlegt, die Verdrahtung also stabiler macht durch diese Myelinisierung und so weiter. Das brauche ich ja nicht weiter auszuführen. Dass diese Dinge also zum Beispiel mit allen Sinnen lernen und wiederholen festlegt, die Aufnahme von Gegenständen im Gehirn. Das ist jetzt der rein Ergebnis der Hirnforschung. Nein. Wenn der Hund jetzt sagt, bitteschön, Ihr Lehrer, achtet doch darauf, dass ihr gerade in der Grundschule zum Beispiel, im Kindergarten, dass ihr mehr mit einem Sinn lernt oder dass ihr auch mehr wiederholt und übt, dann hat das also Vorteile. Ich sagte schon mal, lieber gute Lehrer, weiß das jeder gute Lehrer weiß das sowieso, aber die Hirnforschung kann das jetzt naturwissenschaftlich nachweisen, dass es in der Tat so ist. So, dass die Schule die Lehrer daran hindert, mit allen Sinnen zu lernen, zum Beispiel durch die materielle Ausstattung eines Kindergartens einer Grundschule oder auch nicht Zeit lässt, zu ihm wiederholen, das können Sie doch Herrn Roth dann nicht vorwerfen. Er muss doch nicht beides tun. Er muss doch nicht einmal die optimalen Lernprozesse beschreiben und andererseits die ganzen Missstände beschreiben, die die Lehrer daran hindern, diese optimalen Lernprozesse umzusetzen. Doch. Ich finde, das ist unfair, ihm das vorzuwerfen. Ich finde, das genügt völlig für ihn, wenn er beschreibt, was das optimales Lernen bedeutet. Nein, das ist nicht unfair. Doch, schauen Sie, der Gedanke ist ganz einfach. Wenn er sagt, ihr habt Schwierigkeiten, ich kenne sie, ich weiß einen Weg draus und ich nachweise, stimmt, die Schwierigkeiten gibt's, aber er hat keine Ahnung von den Ursachen der Schwierigkeiten, dann kreide ich ihm das an. Ganz schlicht. Das ist eine schlichte Ablenkung. Das sind ja gesellschaftliche, politische Ursachen, die hat er doch gar nicht. Ja, das ist hochinteressant. Ein Mensch, der sich um Lernen kümmert, soll sich nicht um das Lernen kümmern, das nun mal ein gesellschaftlicher Prozess ist. Sehr interessant. Ich wollte nur was zum Üben sagen. Wenn es notwendig gewesen wäre, zur Widerlegung von Herrn Roth, mich mit der Biologie des Gehirns zu befassen, dann hätte ich mich entscheiden müssen. Will ich das auf mich nehmen, das nochmal gründlich zu studieren? Und ohne gründliches Studium mache ich sowas nicht. Oder lasse ich die Finger davon? Wahrscheinlich hätte ich denn das Letzte gemacht. Ich habe aber festgestellt, und ich meine, das ist, was ich hier erzählt habe und was ich da aufgeschrieben habe, ist der Beleg dafür, das muss ich gar nicht. Und Sie sind mir, Sie haben mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Ich will aber zum Üben noch was sagen. Sie haben denselben Fehler wieder gemacht, den ich vorhin angegriffen habe. Üben ist ein geistiger Vorgang. Der hat seine Bestimmungen. Über den, das kann man genauer erklären, was da vorgehen muss, damit das Üben wirklich tatsächlich eine Befestigung von Wissen ist und nicht einfach memorieren, reproduzieren etc. Das ist unvernünftig, in der Regel unvernünftiges Üben. Dass sich dieser Übungsvorgang wie jede andere Abteilung des Lernens physiologisch darstellen lässt. Sie haben von Verdrahtungen gesprochen. Stimmt ja. Aber deswegen übe ich nicht Verdrahtung, sondern übe Wurzelziehen, übe Textaufgaben. Und dann ist mir erstmal das, was ich da im Gehirn sowieso und automatisch bei jedem Übungsvorgang abspielt, kann mir erstmal wurscht sein. Kann mir völlig wurscht sein. Aber das passiert ja genauso. Der Übungsvorgang ist ein geistiger Prozess. Textaufgaben sind die Einübung von, und da werden Variationen gemacht, und jede Übungsphase hat nur dann Sinn, wenn die vorangegangene Erfolg gebracht hat, dass man kontrollieren muss und so weiter. Alles geistige Vorgänge. Und da interessiert mich erstmal nicht das, was da sich im Gehirn physiologisch abspielt. Ich bin ja, in dem Fall bin ich ja Lerner. Bitte? Nein, das hat, so einfach können Sie es nicht machen. Schauen Sie bitte mal, was der Gegenstand Lernen ist. Ja? Ich rede über den Gegenstand Lernen und Lehren. Ja? Das wissen Sie ja, was das ist. Deswegen gehen Sie an diese Universität und nicht ins Labor und lassen sich verdrahten. Warum weichen Sie den Begriff Dualismus aus? Bitte? Warum weichen Sie den Begriff Dualismus aus? Weil damit eine geisteswissenschaftliche Debatte verbunden ist, die ich nicht für vernünftig halte. Ich brauche auch den Begriff Dualismus. Also Grundlage und Aufbau? Ja, das ist aber, ja, gut. Also wenn Sie meinen, das sei das, ist mir ja recht. Mir kommt es auf den Inhalt dessen an, was ich gesagt habe. Die dualistische Debatte ist ein bisschen anders, aber das möchte ich jetzt nicht machen. Können Sie aber ganz kurz... Ich wollte ganz... Schauen Sie, wenn ich 4-5 Sätze sagen würde, wenn es ausreichen würde, hätte ich am Anfang 4-5 Sätze gesagt. Ich will aber nochmal eben zu seinem Hinweis, die Sache mit allen Sinnen lernen. Das geht gar nicht. Diese Erfindung von Fester und anderen, das geht auch gar nicht. Ich kann mit Sinnen nicht lernen, ich kann nur mit Verstand lernen. Es geht gar nicht anders. Die Sinne sind Sinnesorgane, die mir in dem Fall per Auge, per Ohr physikalische Eindrücke vermitteln. Und die werden alle mit dem Verstand verarbeitet. Sonst bleiben es physikalische Eindrücke. Das heißt also, diese Abteilung mit allen Sinnen lernen hat was Richtiges und was Falsches. Das Falsche ist die Vorstellung, es gebe tatsächlich so etwas wie einen Lernprozess, der nicht allein über den Verstand läuft. Alles, was ich per Sinne mir aneigne oder was ich per Sinne erfahre, wird zum Lernresultat nur durch die verstandesmäßige Verarbeitung. Ich greife mit geschlossenen Augen, Sie kennen diese Spielchen, in einen Kasten rein und soll irgendwas ertasten. So, wozu taugt das? Ich ertaste es. Alles schön und gut. Sag ich auch nicht, dass das alles Quatsch ist. Ich ertaste das. Und jetzt kann ich Unterschiede beim Tasten feststellen. Und dann geht es weiter. Entweder lasse ich es beim Spielen, ist mir ja auch recht, dann sollen sie spielen, oder ich soll Unterschiede beispielsweise in der Beschaffenheit von Oberflächen merken, um sie dann zu erklären. Warum ist die Oberfläche von dem so geschaffen und warum ist sie von dem so geschaffen? Da hat es seinen Stellenwert. Dasselbe mit akustischen Phänomenen. Ist erstmal nur ein akustisches Phänomen. Daraus einen Lernprozess zu machen, geht nicht anders, als ich sage, was habe ich denn da gehört? Was habe ich denn da gehört? Und dann kann ich weiterfragen. Mit dem Bauch kann man sowieso nicht lernen. Sie haben während des ganzen Vortrages nicht einmal das Wort Spiegelneurone verwendet. Welches? Spiegelneurone. Haben Sie das noch nie verwendet, im ganzen Vortrag, den ganzen Abend nicht. Das ist die Grundlage, weshalb die Hirnforscher überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass es etwas geben kann zur Erklärung, aus dem Sie Ihre Schlüsse gezogen haben. Warum haben Sie das nicht gemacht? Ich würde Ihnen doch empfehlen, wenn Sie so einen qualifizierten Vortrag halten wollten, dass Sie die Argumente, die Grundlage für die Gegenmeinung sind, wenigstens zu studieren und wenigstens zu nennen. Das mache ich jetzt hier nicht. Das müsste er tun. Schauen Sie, wenn ich das nicht erwähnt habe, dieser Begriff und tausend andere Zusammenhänge sind mir natürlich bei meiner Lektüre über den Weg gelaufen. Ob ich sie begriffen habe oder nicht, ist eine andere Frage. Wenn ich sie nicht erwähnt habe, dann aus einem einzigen Grund. Ich brauche das nicht, um das zu kritisieren. Ganz schlicht. Nein, schauen Sie, Sie müssen anders vorgehen, wenn ich nicht Ihnen das mal so sagen darf. Als Sie müssen doch nicht so vorgehen, wie Sie immer wollen. Dann schauen Sie, machen wir gleich. Wenn er sagt, die Kritik taugt nichts, die ich vorgetragen habe, weil ich habe bestimmte Sachen ausgelassen, dann werden Sie das doch wohl an meiner Kritik mir nachweisen können. Die Abteilung, da fehlt was, ist die schlechteste Form der Kritik, die man sich vorstellen kann. Ich habe zum Beispiel auch nicht über die Globalisierung geredet. Auch nicht über das Kinderkrieg. Obwohl es einen Zusammenhang gibt dazu. Das wäre übrigens ein Schlusswort, was ich gleich noch habe. Und das, was Sie gerade eben gesagt haben, jeder geht anders ran. Ja. Warum sitzen wir hier? Weil jeder anders rangeht? Oder weil wir uns über eine bestimmte Sache, die einen aufregt oder interessiert, streiten wollen? Wenn dies eine Bedeutung hätte, was Sie gerade gesagt haben, jeder geht anders ran. Den brauche ich doch nicht zusammensetzen. Also Sie gehen so ran, der Sohn stimmt, tschüss, gehen wir nach Hause. Ja, es kommt eine große Frage, ob ich noch was vorschreiben wollte. Aber ich möchte noch etwas anderes sensibilisieren. Ich finde es wichtig, das Phänomen Lernen in seiner Vielfältigkeit zu betrachten. Und dazu gehört auf jeden Fall die gesellschaftspolitische Zusammenhänge, aber auch die Naturwissenschaften. Und ich finde es bedauerlich, dass Sie die Naturwissenschaftlichen so polemisch abtun. Ich finde, sie errichten da einen Alleinvertretungsanspruch, als dürfte immer das Phänomen nur gesellschaftspolitisch betrachten. Diese gesellschaftspolitische Dimension ist eminent wichtig. Aber die Einseitigkeit und die Politik, mit der sie andere Positionen abtun, nehmen nicht fast die Gegenposition an, die sie auch nicht schauen Sie mal, das, was ich gerade über das Lerninteresse gesagt habe, sind drei Geschichten gewesen. Erstens, stimmt, Lerninteresse ohne Lerninteresse haut mit dem Lernen schlecht hin. Punkt 1. Punkt 2, jetzt bin ich bei dem, was Sie gesellschaftlich nennen. Das Lerninteresse wird einem von der Schule systematisch ausgetrieben. Und dann habe ich gesagt, Punkt 3 ist das, was Roth dagegen empfiehlt. Jetzt bin ich bei seiner Naturwissenschaft. Man muss das limbische System mit irgendeinem Feuerwerk, das die Sinne affiziert, beeinflussen. Nehmen Sie mal nur diese drei Sachen. Und jetzt frage ich Sie mal, was hat eigentlich das letzte von Roth zitierte Urteil über das Lerninteresse mit dem, was das Lerninteresse ist, zu tun? Es nützt mir nichts, wenn Sie mir abstrakt vorwerfen, ich müsste irgendwas anderes noch machen, wenn Sie es nicht als Widerlegung oder als Ergänzung meines Arguments nennen können. Dann nützt es nichts. Ich empfinde die Einseitigkeit und die Not zum Teil berechtigte Vorgaben, müssen Sie sich selbst genauso vorhalten lassen. Ich komme nur von der anderen Seite, aber genauso einseitig. Nützt nichts. Einseitigkeit soll eine Kritik sein. Ich soll am besten zweiseitig oder multiseitig sein in der Erklärung von was. Wenn wir nicht in sinnlose Debatten über erkenntnistheoretische Vorschriften geraten wollen, hat Ihr Hinweis nur dann einen Sinn, wenn Sie folgendermaßen fordern: Sie sind einseitig und deswegen haben Sie bei der Erklärung von Lernen folgenden Fehler gemacht. Sagen Sie doch gar nicht. Sie bewegen sich immer drei Etagen drüber auf einer methodischen, erkenntnistheoretischen Ebene und schaffen es nicht in Ansätzen, die Argumentation sachlich, die ich hier vorgetragen habe, aus den Angeln zu nehmen. Und das wäre eigentlich der Inhalt Ihrer Kritik. Darf ich noch einen Satz sagen, mit Vorschreiben? Nein. Wenn Sie dazu will ich auch noch was sagen. Es ist hochinteressant, dass man in einer Universität, in der man zwei Stunden lang ein Argument versucht vorzutragen und nicht bei jedem Argument sofort dazu sagt, ich bin der Meinung. Es könnte aber auch ganz anders sein. Nach meiner vorläufigen Erkenntnis, ich bin ja auch nur ein Mensch und so weiter. Das lasse ich weg. Ich habe halt nachgedacht über das Zeug und trage es Ihnen vor. Ohne einen sowieso nicht ernst gemeinten, geheuchelten Schmus meiner akademischen Kollegen oder Ex-Kollegen. Das ist alles geheuchelt. Die halten bombenfest an ihren Urteilen fest, machen eine moralisch geheuchelte Konzession an Pluralismus, die sie überhaupt nicht ernst meinen. Das lasse ich weg. Ich sage einfach, das habe ich mir ausgedacht. Denkt drüber nach, kritisiert mich und so weiter. Das hat mit Vorschrift nichts zu tun. Das als Vorschrift zu deuten, ist ein Zeichen dafür, entschuldige, wenn ich das so sage, ist ein Zeichen dafür, dass man sich in dieser Gesellschaft, gerade in den geistigen Hallen, abgewöhnt hat, vernünftig über Argumente zu streiten. Ich habe drei inhaltliche Fehler bei ihm aufgewiesen. Bitte? Ich möchte sagen, dass bei ihm der gesellschaftspolitische Aspekt fehlt. Nein, habe ich nicht gesagt. Das greifen Sie hin. Nein. Ich habe was anderes gesagt. Ich habe gesagt, er sagt, das sind Schwierigkeiten, die Lehrende und Lernende haben. Wie gesagt, bis dahin einverstanden. Interessiert sich jetzt aber nicht für Schwierigkeiten, macht nicht an Schwierigkeiten weiter. Er gibt für sich ein Thema vor, das er aber gar nicht behandelt. Das ist bitte was anderes. Es ist ein Bruch in seiner Argumentation. Und vorher habe ich, wie gesagt, an den drei Fällen, erstens der erfundene Erklärungsnotstand, zweitens das Paradoxon, und drittens der Determinationsgedanke im Verhältnis von Gehirn und Verstand inhaltlich sein Zeug kritisiert. Habe ich ganz kurz nur Wissen zu Verständnis, ob wir jetzt nur noch von Rot sprechen oder sind da jetzt auch Spitzer und Singer mit drin, wenn Sie Rot erwähnen? Spitzer und Singer immer mit Variationen. Immer mit Variationen. Ich weiß zum Beispiel, dass Singer und Rot sich in einer bestimmten Frage in die Wolle gekriegt haben. Spitzer und Rot auch in Bezug aufs Lernen. Singer und Rot haben sich in Bezug auf die moralischen Konsequenzen die Worte gekriegt. Und das nur mal kurz anzudeuten. Herr Hönigsbich, darf ich mal fragen, ob Sie sich vorstellen können, dass es überhaupt jemanden gibt, der auf sachliche Art und Weise Ihren Argumenten entgegentreten kann. Ich habe den Eindruck, dass es den nicht geben kann. So wie sich hier immer behaupten, die ganzen Einwände wären nicht sachlich und so weiter. Wir sind genug vorgetragen worden. Wir sind genug sachlich, die wir vorgetragen worden, die widersprechen, was Sie sagen. Ach, schauen Sie. Nein, ich habe die unsachlichen Einwände als unsachlich kritisiert und die sachlichen beantwortet. Die Frage gerade eben von Ihnen. Schauen Sie die Frage von Ihnen. Ne? Das entscheiden Sie, was sachlich und unsachlich ist. Wer denn sonst? Entschuldigen Sie. Soll ich mein Urteil über Ihre Äußerungen Ihnen überlassen? Natürlich. Quatsch. Jetzt will ich nur mal zu Ihnen was sagen. Das bringt mich auch in gewisser Weise zu einer Schlusskonsequenz, die ich auch noch erwähnen wollte. Die Roth, Singer, Spitzer und andere haben gemerkt, Roth hat es meines Erachtens als erster aufgebracht, dass wenn der Mensch nicht der Herr seines Willens ist, dass er sein eigenes Tun nicht vernünftig begründen kann, also dass es so etwas wie den freien Willen nicht gibt, inklusive der geistigen Prozesse, die zu seiner Artikulation und Umsetzung nötig sind. Dass es ja dann, wenn man das mal weiterdenkt, ein Problem mit der Schuldfähigkeit von Kriminellen gibt, wie er sagt. Hey, die können dann ja gar nichts dafür. Das ist ja alles ihr Gehirn. Wenn die kleine Kinder quälen, wenn die Banken überfallen, wenn die Frauen vergewaltigen, können sie gar nichts für. Dann bestraft man sie nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern damit was sie was lernen. Oder wenn sie eine Gefahr können sind, sie ja dann gar nicht. Versteckt man sie gleich, damit sie nicht weiter eine Gefahr sind. Können sehen Sie, schauen Sie, genau auf der Tour sind Sie. Überlegen Sie mal, ob das nicht genau das ist, was der Koch gerade mit den Ausländern will. Der Koch hat aber überhaupt keine Ahnung von der Psychologie. Braucht er nicht, der ist Politiker, deswegen kommt er zu denselben Schlüssen wie Sie. Denselben Schlüssen. Zu den gleichen Schlüssen wie Roland Koch. Also machen wir mal eben weiter. Ich will das Problem einfach mal benennen. Das Problem handelt man sich ein. Wenn der Mensch nicht Herr seines Verstandes ist, dann ist er auch nicht Herr seiner moralischen Urteile, dann kann er für den Gesetzesbruch nichts. Dieses Dilemma haben sie aufgemacht. Die Wissenschaftler. Die Politik und die Judikative kümmern sich erstmal einen Dreck drum. Die sagen, das und das hat er gemacht, das Gesetz hat er gebrochen, zeigt er Reue, zeigt er keine Reue, und dann wird halt damit umgegangen. Also, das ist erstmal kein praktisches Problem, sondern das ist ein rechtsphilosophisch, hirnphilosophisches Problem. Der Streit zwischen Roth und Singer ist der. Singer, der ja nebenbei auch noch, muss man ja auch noch mal wissen, Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaft ist, deswegen ja auch die Offenbarung für eine Wissensquelle hält, dem geht die Konsequenz, die er sofort gewittert hat. Man kann den Menschen nicht bestrafen, wenn sein Gehirn verantwortlich ist, zu weit. Wie heißt die Konsequenz? Wenn man den Menschen nicht bestrafen kann, dass ich nicht bestrafen kann, wo sein Gehirn verantwortlich ist. Wie heißt denn da die logische Konsequenz dieser Hirnforschung? Dann muss ich therapieren. Dann muss man das Gehirn bestrafen. Genau. Das ist die Konsequenz. Oder wie es eine Kollegin von ihm mal so ganz flott gesagt hat, dann muss man das Gehirn wieder auf normal drehen. Eine Magdeburger Hirnforscherin. Das Gehirn wieder auf normal drehen. Also, dem Menschen nicht sagen, hey, was du da angestellt hast, das ist eine Schweinerei aus folgenden Gründen. Wobei ich mich jetzt nicht über Strafmaß und sowas äußern will. Sondern die sagen, das liegt gar nicht daran, dass er was nicht eingesehen hat, was ich nicht gehört. Und da kann er gar nichts für. Singer sagt, die Konsequenzen gehen mir zu weit. Das ist meine Konsequenz, das ist ja ein Schritt vor der Euthanasie. Stimmt, ist es. Das ist als theoretische Konstruktion ein Schritt vor der Euthanasie. Im Übrigen ein Programm, was, ich habe es in meinem kleinen Heftchen auch aufgeschrieben, ein Programm, was im demokratischen Schweden in den 60er Jahren an Kommunisten exekutiert worden ist. Die Schweden haben gesagt, Kommunisten, das ist eine abartige Erscheinung, da müssen wir denen am Hirn rumfummeln, damit sie von ihren unnatürlichen Gedanken loskommen. Und haben Kommunisten für lobotomische Experimente benutzt, im demokratischen Schweden. Die Erfolgsquote war ungeheuerlich, die waren alles keine Kommunisten mehr, was sie denn waren, weiß man nicht. Also, da erschrickt Singer vor den Konsequenzen seiner eigenen Theorie, aus moralischen Gründen. Er sagt nicht, da muss ich meine ganze Theorie überdenken. Sondern sagt, na, wir müssen dann mit denen ein bisschen vorsichtiger umgehen. Übrigens, die Theorie mal auf den ganzen Zusammenhang angewandt. Wie soll denn eigentlich da eine Instanz, die Recht setzt, überhaupt vorkommen? Wenn doch alles das Produkt des Gehirns ist. Da muss ich doch dasselbe auch auf den Richter anwenden. Woher kommt der Rechtsmaßstab? Ist das eine Naturkonstante, der Rechtsmaßstab? Eigentumsdelikt? Oder ist das eine gesellschaftliche Größe? Roth sagt, das Hirn. Das Hirn ist es, was da versagt hat. Nehmt nur das Beispiel, ne? Da wird jemand verknackt wegen Vaterlandsverrat. Hierzulande wird jemand wegen Vaterlandsverrat verknackt, weil er für staatsfeindliche Umtriebe verknackt, weil er sich als Kommunist aus dem Fenster gehängt hat, und das ist auch praktisch. Wie war das in der DDR? Dasselbe Delikt? Da ist er gefeiert worden für. Aber es soll eine Sache der Natur sein. Sie merken die Absurdität in dem ganzen Zeug. Und die Konsequenzen, wohlgemerkt, das soll mein Schluss erstmal sein. Die innertheoretischen Konsequenzen sind brutal. Aber jetzt nicht die Verlängerung. Diese Wissenschaft ist so, setzt sich jetzt durch, also kriegen wir das in der Politik. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Es gibt einen ganz schönen Satz von dem Ernst Klee, der sich im Bereich der faschistischen Medizin auskennt, und der hat gesagt, es ist nicht so, dass die Faschisten auf die Mediziner, auf die Euthanasie-Mediziner gewartet hätten, sondern umgekehrt, die Euthanasie-Mediziner haben auf die Faschisten gewartet. So ist das Verhältnis. Also, das sind falsche Urteile, die haben eine gesellschaftliche Funktion im Geistesleben, dagegen gehe ich an. Die Übersetzung in politische Praxis folgt nicht aus Roth. Was der Koch macht, folgt nicht aus Roth. Selbst das, was in psychiatrischen Kliniken manchmal gemacht wird, folgt nicht daraus, sondern hat gesundheitspolitische, in dem Fall Ordnungs-, bei Koch Ordnungs- und wahlpolitische Motive. Die sind schon schlimm genug. So, das war es von mir erstmal. Jetzt war noch eine Runde. Da. Ich würde gerne mal wissen, wie stehen Sie sich geistige Prozesse und auch die wichtigen Lernprozesse vor, unabhängig von gehirnphysiologischen Prozessen, so dass sie kein Produkt materialer Kausalität sind? Also, das stelle ich mir so vor, dass jemand in die Schule kommt und seinen Kopf zu Hause lässt. Ich verstehe die Frage nicht. Wir haben ja, Sie meinen vorhin, die Lernprozesse mit Ihrer Grundgewinne nichts zu tun haben. Nein, ich habe nicht gesagt, Ihren Grund nicht drin haben. Ich muss mich dafür nicht interessieren, dass Sie sich als Neuronenaktivitäten abbilden, ereignen. Das ist genauso. Schauen Sie her. Sie sitzen mit Ihrer Liebsten am Meeresstrand und sehen sich einen Sonnenuntergang an und haben ganz tolle Gefühle. Diese Gefühle mit den entsprechenden Konsequenzen. Sie umarmen ihre Freunde, sie flüstern ihr was ins Ohr und beißen sie ins Ohrläppchen. Das kann ich auch als Blutdruck oder Herzfrequenztätigkeit messen. Aber es ist doch nicht dasselbe. Was kommt was? Der Blutdruck. Was ist Verstand? Was ist Geist? Woher das Interesse am Lernen kommt, das ist ganz schlicht, weil der Mensch, der unwissend auf die Welt kommt, sich mit all dem, was er an mehr oder weniger ausführlichen Interessen formuliert, sich immer an der Welt, sprich Natur und Gesellschaft, stößt. Der kommt nicht dazu, also muss er begreifen, was da um sich herum ist, um ihn herum ist, um seine Interessen an ihr zu realisieren, muss er sie begreifen, ganz schlicht. Und hierzulande ist es so, hierzulande müssen wir begreifen, warum die Gesellschaft so gestrickt ist, dass eine Vielzahl unserer Interessen den Bach runtergeht. Das muss man lernen, muss man studieren, lernt man allerdings nicht hier. Ganz schlicht, ich verstehe, wir machen immer Probleme, die wo keine sind. So, da war noch, der wollte noch weitermachen, Entschuldigung. Nur auf die einzige, dass dieses schöne Erlebnis am Strand und möglicherweise nur ein Neuronengewitter ist, ja, das ist auch keine Vorstellung, die mir gefällt. Daran denke ich auch nicht, wenn ich am Strand bin, aber es ist. Gott sei Dank. Ja, also die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass der Wille nicht frei ist, die gefallen mir auch überhaupt gar nicht und das passt auch nicht mit meinem Weltbild überein, aber trotzdem muss man den Erwägung ziehen, dass es so sein könnte. Und deshalb, nein. Wenn man darüber reden will, ob der Wille frei ist oder nicht, ob haben oder nicht, muss man sich überlegen, wie kann denn der Wille unabhängig sein von den gehirnphysiologischen Vorgängen? Gibt es da überhaupt gar keine Schnittstelle? Wie erklären Sie das? Ich habe nicht gesagt unabhängig, sondern ich habe den Satz zum tausendsten Mal. Es ist die Grundlage, aber es ist die Grundlage für einen eigenständigen Prozess. Also gibt es da irgendwo, Logik? Gibt es da irgendwo einen Schnitt? Ja? Da ist die Grundlage und dann kommt ein eigenständiger Prozess, der eigensteht ohne die Grundlage. Nein, auf der Grundlage eigenständig. Den Gedanken müssen Sie fassen. Und wie die Logik des Geistes oder die Logik des Gefühls läuft, ich habe jetzt nicht die Logik des Gefühls vorhin kurz aufgeblättert, sondern die Logik des Geistes. Ne? Diese Schritte, die gingen von der Identifizierung von Objekt, Identifizierung der Eigenschaften des Objekts, der Bestimmungen, der Funktionen und so weiter und so fort. Das ist die Logik dieser eigenständigen geistigen Aktivität. Und die hat zur Grundlage, dass das Gehirn funktioniert. Als physiologischer Prozess. Ja, klar. Zur Schuldunfähigkeit, da müsste man noch was sagen. Warten Sie, kleinen Moment noch. Ich will noch mal zu ihm was sagen. Ich verstehe eine Sache bei Ihnen nicht. Sie sagen, erstens, ich denke bei dem Sonnenuntergang nicht an die Neuronenaktivität. Ganz klar. Wer tut das? Wäre auch blöd. Sie flüstern Ihrer Freundin nicht ins Ohr, Mann, hast du ein tolles Neuronengewitter bei mir ausgelöst. Wäre wahrscheinlich die schnelle Beendigung einer wunderbaren Freundschaft. Und Sie sagen auch, die Konsequenzen kommen Ihnen komisch vor. Und dann machen Sie einen Schluss, den verstehe ich nicht. Dann sagen Sie, aber es könnte noch was dran sein. Wenn ich in so einer Situation bin, wie Sie gerade eben geschildert haben, ich befasse mich einer Theorie, die scheint mir erstmal ganz plausibel zu sein, dann denke ich sie weiter und lande bei Konsequenzen, die sage ich, sind ja fürchterlich. Dann mache ich Folgendes. Dann sage ich, entweder passen die Konsequenzen zur Theorie oder sie passen nicht dazu. Das muss ich prüfen. Wenn sie dazu passen, ist die Theorie falsch. Dann muss ich mich von der verabschieden. Wenn sie nicht dazu passen, dann kann ich die Theorie für sich prüfen, aber muss mir über die Konsequenzen, weil die dann sowieso von wo ganz anders kommen, keine Gedanken machen. Die Konsequenzen stören mich nur, weil sie nicht übereinstimmen mit meiner gefühlsmäßigen Weltanschauung. Ja? Also die würden meine bisherige Welt ein bisschen durcheinander bringen. Aber es ist doch so, dass alles, was wir denken und was wir für freien Willen halten, auch ein materielles Korrelat im Gehirn hat, was wir auch selber sagten, was sich überall auch als Kurven und als Neuronenaktivität niederschlägt. Und insofern befürchte ich, dass das halt einfach alles kausal Material zusammenhängt. Sie haben sich im gewissermaßen haben Sie sich ein bisschen rausgeredet. Sie sagen, ich gehe da anders vor. Ich stelle fest, dass die Konsequenzen nicht mit meinem Weltbild, mit meiner moralischen Fundierung zusammenpassen. Ja, deswegen passen Ihnen ja die Konsequenzen nicht. Das ist ja völlig korrekt. Das passt einem nicht. Diese Euthanasievorstellung, die da dran hängt. Aber jetzt kann man es auch dabei als Mensch, der sich im Bereich des Geistigen rumtreibt, vielleicht sogar in der Wissenschaft rumtreibt, dabei nicht belassen. Da muss ich doch fragen, verdammt nochmal, folgt diese Konsequenz, die mir so gar nicht passt, weil sie in mein Weltbild nicht passt, ich will mal zum Weltbild gar nichts sagen, kommt die aus der Theorie? Da muss die Theorie aus dem Verkehr gezogen, da muss die kritisiert werden. Ich glaube nicht, dass seinerzeit irgendjemand damit einverstanden war, dass es möglich sein könnte, dass sich vielleicht die Erde um die Sonne dreht und dass sich die Erde um die Sonne dreht. Das hat das Weltbild von einer Menge Leuten Menschen durcheinander gewirbelt. Und was hat man gemacht? Man hat das gesellschaftliche Zusammenleben, die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens an die neue Theorie und an die nachweislich wichtige Theorie angepasst. Und genau das ist, was wir jetzt machen. Sehen Sie. Und das ist ein Zustand, den man weder damals noch heute hätte durchgehen lassen, dass falsche Urteile über Natur und Gesellschaft gesellschaftsbestimmend werden. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Das hat zwar mit unserer Debatte nichts zu tun, aber weil Sie es gerade sagen, es gibt das Urteil, die Marktwirtschaft sei eine Einrichtung, in der die Menschen frei ihre Chancen verfolgen könnten und jedermann sei dort seines Glückes Schmied. Das ist fast so eine ähnliche Theorie wie die, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Und trotzdem gibt es sie. Und die werden nicht verbrannt, die es uns erzählen. Das eine ist Naturwissenschaft und das andere ist. Sie haben völlig recht, es ist was anderes. Aber ich musste ein gesellschaftliches Urteil nehmen, weil die Naturbefassung inzwischen Naturwissenschaft ist. Aber der Gedanke, falsche Urteile bestimmen Gesellschaft, der ist leider nicht aus der Welt, wie man im Faschismus ja auch gesehen hat. Also dann ist es dann. Aber das macht doch die Theorie nicht falsch. Bitte? Das macht doch die Theorie nicht falsch, dass die neue Theorie. Dass die Konsequenzen unbequem sind. Ja. Da kann man doch nicht aus Bequemlichkeit sagen, da verwerfen halt die Theorie. Ja. Aus Bequemlichkeit nicht. Nein, mein Gedanke war ein anderer. Mein Gedanke war ein anderer. Ich will Ihnen ein Beispiel machen. Aus der Rassentheorie der Faschisten, die hieß, die Menschen sortieren sich nach minderwertigem und hochwertigem Material. Die Minderwertigen, das sind die Semiten und die Farbigen und auch zum Teil die Asiaten, und die Hochwertigen sind die Arier. Das ist die Theorie in Kurzfassung. Warten Sie mal ab. Wenn wir dieses Kriterium anlegen, dann können wir hier alle Bibliotheken im Bereich der Geisteswissenschaften einreißen. Aber holla, es ist falsche Theorie, aber nicht etwa keine. Wenn Sie die Bücher lesen, die darüber gemacht haben. Heute wissen wir uns im ganz felsenfest, dass es eine falsche ist. Aber es ist eine. So, und jetzt wird daraus eine Schlussfolgerung gezogen. Die hieß Holocaust. Diese Konsequenz ist die leider zwangsläufige Konsequenz dieser Theorie. So, wenn ich mich also hinstelle und sage, wie es viele unserer Väter und Großväter gemacht haben, naja, die Juden, die passen mir auch nicht, aber das mit dem Holocaust geht zu weit, dann sind Sie ungefähr, verzeihen Sie, wenn ich das so sage, auf Ihrer Spur. Dann trennen Sie die Konsequenzen von der Theorie, aus der Sie folgen. Und ich behaupte nur, ich sage nur, das muss man prüfen. Das muss man prüfen. Man muss prüfen, inwieweit die Konsequenzen nicht solche dieser Theorie sind. Und ich habe gesagt, da gibt es diese beiden Möglichkeiten. Wer sind welche der Theorie? Dann ist die Theorie zu kritisieren. Und zwar gründlich. Oder es sind keine der Theorie. Da muss man sich von den Konsequenzen distanzieren und kann sich mit der Theorie getrennt von den Konsequenzen befassen. Jetzt war aber erstmal Entschuldigung. Irgendjemand hatte Ihnen noch was gesagt. Ich frage mich gerade, wie es im Hirn eines Menschen aussieht, der so überzeugt davon ist, im Recht zu sein und dem es so gelingt, jede Kritik an seinen Ideen rundtun zu machen und der andere mit Verweis, dass das alles aus der rechten Ecke kommt. Das möchten Sie wohl wissen, was, wie Sie in dem Fall ja. Nochmal zu der Nazi-Theorie und den Konsequenzen. Also die Konsequenzen waren ja bekanntermaßen schrecklich. Und nehmen wir mal an, die Nazi-Theorie wäre jetzt nicht unwahr gewesen. Dann wären sie zwar schrecklich gewesen, aber keine schreckliche Wahrheit. Also wenn wir uns diesen fünffachen Wenns anschließen, was mir sehr widerstrebt, und es nur als ein Beispiel nehmen, es kann Theorien geben, deren Konsequenzen unschön sind. Ja, das kann es geben, aber in dem Fall ist es wirklich. Ja, Sie haben ja schon angefangen. Also eigentlich möchte ich wirklich nur mal wissen, ob ich einen freien Willen habe. Und das mit den Konsequenzen, dass es diesen Spaß ist, darüber kann man auch noch reden, aber mich interessiert, will sich jeder geistige Prozess nachgewiesenermaßen auch gehirnphysiologisch widerspiegelt, also einem gehirnphysiologischen Prozess entspricht. Wie kann man dann vorstellen, dass er eigentlich doch frei von materiellen Zusammenhängen ist? Beantworten Sie mir zwei Fragen. Erstens, warum sind Sie hierher gekommen? Zweitens, warum beteiligen Sie sich hier? Warum hierher gekommen? In welcher Frage endlich mal beantwortet haben. Gut, okay, das war Ihr Interesse. Finde ich sehr, sehr anerkennenswert, finde ich in Ordnung. Gibt es überhaupt keinen Einwand gegen? Warum beteiligen Sie sich hier? Weil bis jetzt noch mein Anspruch auf Wahrheit noch nicht in viel Genüge. Okay, eben genau. Das ist der Beleg für die Freiheit Ihres Willens. Sie haben sich entschieden, das und das möchte ich heute, wo dieser Vortrag angekündigt ist, wissen. Das ist Ihr Interesse. Ich kann auch sagen, dafür haben Sie was anderes vielleicht zu Hause gelassen. Und jetzt sitzen Sie hier und sind enttäuscht, weil es immer noch nicht das bringt. Also haben Sie einen nächsten Entschluss gefasst. Der heißt nicht, ich gehe nach Hause, ist mir alles zu blöd, der da vorne erst recht, sondern ich will es mit dem austragen. Dann haben Sie sich gemeldet und haben Beispiele für Ihre Unzufriedenheit und Ihre Einwände gebracht. Das ist der nächste Beleg dafür. Und das alles hätte man auch per EEG messen können. Ja, und bei mir auch, aber das hätte uns doch nicht weitergebracht. Das hätte uns doch nicht weitergebracht. Man hätte messen können, dass Sie denken, dass Sie einen Namen, nur nicht welche. Aber dass man meine Einwände naturwissenschaftlich messen kann, zeigt mir irgendwie, dass ein naturwissenschaftlicher Prozess sein könnte. Ich will halt wissen, wie ich mich davon freistellen würde oder kann. Bleiben Sie mal eben bei dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Leuchtet Ihnen das ein? Ich habe Sie was gefragt. Sie haben nicht geantwortet, kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin ja Sklave meines Gehirns. Sondern Sie haben völlig vernünftig, wie jeder andere hier wahrscheinlich im Saal auch, gesagt, das waren meine Überlegungen. Deswegen habe ich heute Abend nicht die Bücher für die Klausur, nicht die Freundin besucht, sondern bin hierher gegangen. Das war meine Entscheidung, das ist mein Wille gewesen. Ich wollte nochmal eben die Freiheit betonen. Freiheit heißt, freier Wille ist sowieso ein Pleonasmus. Es ist ein weißer Schimmel. Die Willensäußerung heißt ja, ich habe ein Interesse und ich äußere das. In der Willensäußerung ist die Freiheit automatisch drin. Das Problem der Freiheit stellt sich immer nur bei den Bedingungen der Verwirklichung des Willens. Wenn ich hier aufgetreten wäre, wie so ein normaler Prof, und gesagt, ich verbitte mir hier die Nachfrage, dann wäre Ihr freier Entschluss, hier zur Klärung anzutreten, schwer an die Schranke der professoralen Autorität gestoßen. Hätten Sie einen Aufstand machen können, wenn das, was ich Ihnen dann empfehlen würde, dann hätte sich dieser freie Wille als nicht durchführbar erwiesen. Dann wäre er in der Durchführung an die Schranke gestoßen. Und so geht es mit vielen Willen, vielen Interessen, die man in dieser Gesellschaft hat. Und manchmal stößt man sich nicht nur an professorale Autorität, sondern noch viel mehr. Sie weichen da auf ganz andere Fragen aus. Er ist heute hergekommen, weil er, weil seine Persönlichkeit die Erfahrung gemacht hat, dass man nur über Hingehen was lernen kann. Wenn man nur über Nachfragen von unbeantworteten Fragen, von Lücken, die da offen sind und auch offen geblieben sind, was lernen kann. Deshalb ist er hier. Ja. Das ist eine Erfahrung aus früheren Zeiten. Und diese Erfahrung hat er gesammelt über lange, lange Zeit. Das ist ja richtig. Ja, und? Und dann eine Frage gestellt, nach dem freien Willen gestellt. Was ist der freie Wille? Die habe ich Ihnen versucht zu beantworten. So, jetzt war da hinten und hier, ich mag hier nicht den Ich brauche mich ja auch um für Sie zu sprechen, aber wenn es wirklich keinen freien Willen gibt, dass das Gehirn ein Organ ist und mit Neuronen funktioniert, mit diesem ganzen Selbsterhaltungstrieb, warum kann ich mich denn dann umbringen? Also das Spitzverständnis, dass das Gehirn selber zulässt, dass es sich umbringt und sich vernichtet, wenn es keinen freien Willen gibt. Tja. Das Gehirn wäre ganz schön blöd, wenn es sich selbst umbringen würde. Ja. Also und auch vielleicht ein anderes Beispiel. Also viele Leute haben ja auch vielleicht ein Gehirn, das autonomes tut. Ja, schau, aber das behauptet gerade Roth. Das ist gerade die Theorie, gegen die ich mich wende. Geist ist Natur. Geist ist die Natur der Physiologie des Gehirns. Der redet nicht von Grundlagen. Deswegen habe ich doch die ganze Sache bis Anfangszitat gemacht. Ja, bitte. Wenn ich hier einen Computer in den Raum stelle, so ein ganz tolles Teil, so ein Supercomputer, und ich fütter den mit Informationen, jeder Menge Informationen, Erfahrungen, Gefühlen, Rahmenbedingungen, und ich sage dem, okay, du arbeitest jetzt so lange, bis du alle Wissenslücken ausgefüllt hast. Und dann fängt er an zu rattern. Und dann kommt er an Punkte, wo ihm Informationen fehlen. Und dann fragt er nach und dann kriegt er Informationen und dann ackert er weiter. Hat der einen Verstand? Hat der Geist? Bloß weil er Interesse hat, weil er Fragen stellt? Sie haben es doch selber beantwortet. Der ist mit ganz vielen Resultaten von geistigen Vorgängen der Menschen gefüttert worden. Und zwar. Was ist denn? Hat er Gras? Ist er mit Gras gefüttert worden oder womit? Informationen gefüttert. Ja, natürlich. Ja, klar. Also werde ich aber auch gefüttert. Aber was sind denn Informationen? Sind das keine geistigen Größen? Sie müssen übrigens auch mal. Bitte? Witz und Weiß? Nein, das ist die Art und Weise, wie die Informationen übersetzt werden. Deswegen sagt der Computer auch nicht, fängt er nicht an zu rülpsen und sagen, lass mich in Ruhe. Nein, das ist eine Einbildung. Das versuchen die seit 50 Jahren da nachzubauen. Es geht nicht. Das Gehirn. Die Übersetzung von Informationen in Bits und Bytes. Das ist die Art und Weise, wie der Computer funktioniert. Das Gehirn funktioniert anders. Übrigens, das Gehirn ist ja auch gar nicht dazu. Die Physiologie des Gehirns ist doch gar nicht Informationsverarbeitung. Das ist doch was anderes. Entschuldigung, nochmal. Ja, genau. Neuronal und sonst was. Ja, stimmt. Genauso wie, wenn Sie eine Bergwanderung gemacht haben, verarbeiten Ihre Muskulatur die Wanderung mit dem Muskelkater. Ja, so ist es halt. Aber Sie sagen, dass das verwerflich ist. Nein, der Muskelkater ist nichts Verwerfliches. Aber die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise. Nein! Nein! Verdammt nochmal, ich sage, es ist überhaupt keine naturwissenschaftliche Betrachtungsweise. Das ist die Ausbeutung, die falsche Ausbeutung bestimmter naturwissenschaftlicher Resultate, manchmal auch sogar falsch gedeuteter, einen ganzen Bereich habe ich heute ausgelassen, für psychologische und erkenntnistheoretische und pädagogische Urteile. Das Ganze hat hier mit, das war ja, das habe ich ja mit dem Kollegen vorhin gesagt, das Ganze ist keine Naturwissenschaft, das ist alles Ausbeutung falsch gedeuteter Naturwissenschaft. Ich weiß nicht, ob ich diese eine Sache noch machen soll, in diesem Liebe-Experiment. Kennen Sie das? Das wird immer, angeführt. Das ist auch noch so ein Highlight von Roth, von Singer und anderen. Gibt es ein ganzes Buch inzwischen drüber. Nur über diese eine Sache, ich deute es mal kurz an. Die haben gesagt, das ist überhaupt der Knüller. Das ist der Knüller, der beweist, dass getrennt vom empfundenen Willen der Gehirn die wahre willensbildende und willensumsetzende Instanz ist. Das Experiment von dem Herrn Liebig, der das selber übrigens ein bisschen anders deutet, wie man inzwischen in der deutschen Übersetzung nachlesen kann, geht folgendermaßen. Ich kürze es ein bisschen ab, also diejenigen, die es genau wissen, sollen mir da jetzt nicht böse sein. Die Versuchsperson sitzt vor einem Gerät mit einer sich drehenden Scheibe. Und der Proband soll sich eine bestimmte Stelle, an der die Scheibe, die mit einem Punkt versehen ist, immer merken, an der er mit dem Daumen irgendeine Sache drückt. So, jetzt sagt er, ich will immer dann drücken, den Knopf drücken, wenn der Punkt bei 12 Uhr ist. Und das macht er. Und was haben die gemessen? Die haben erstens gemessen, dass wenn der drückt, neuronale Aktivitäten da sind. Bitte? Boah, ey. Genau. Sie haben noch was anderes gemessen. Dass so und so viele Millisekunden vorher sich auch schon neuronal was tut. Wer hätte das gedacht? Das Experiment von Liebig wird benutzt von Roth, um zu sagen, seht ihr, völlig unabhängig von dem willentlichen Entschluss, den er gleichsetzt mit, er drückt jetzt da auf den Punkt, hat das Gehirn schon Aktivitäten gezeigt. Welche kann er gar nicht sagen. Aber er schließt daraus, das müssen die Aktivitäten gewesen sein, die dem Willen vor dem Willen waren. Dass der Mensch erstmal natürlich da sitzt und ein bisschen aufgeregt ist und sagt, Wann kommt's? Jetzt kommt's und dann drückt er. Das ist doch klar, dass da auch irgendwas passiert. Also das meine ich mit, das ist Ausbeutung, Verdrehung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Das Liebig-Experiment kann man für was ganz anderes nehmen. Für diesen psychologischen und geisteswissenschaftlichen Schwachsinn. Es ist nicht Naturwissenschaft. Lesen Sie sich die zwei entscheidenden Bücher von Roth durch. Das geht seitenweise, zitiert er die Biologie des Gehirns. Und dann kommen seine Schlüsse. Und die haben damit nichts zu tun. Die haben nichts damit zu tun. Ein vernünftiger Naturforscher schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er das liest, was die da über das limbische System verzapfen. Ist hier einer, der das erklären kann? Also müssen wir, das ist für Naturwissenschaft. Entschuldigung, bitte nochmal. Das kenne ich auch, was Ihnen geschildert wurde mit der Meinung. Darum geht es mir aber gar nicht, sondern es geht mir darum, wie der Wille sein kann, wie der unabhängig sein kann. Und darüber gibt es bis jetzt, wir haben ja selber heute schon ein gewisses Maß an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, was Gehirnströme betrifft, die immer in Korrelation mit geistigen Aktivitäten auch eben zugestanden. Also das gibt es und ich denke, das steht auch hier im Saal außer Zweifel. Und in Anbetracht dieses Fakts, den wir akzeptieren müssen, wie kann man da denken, dass geistige Aktivitäten, Lernprozesse und so weiter unabhängig oder frei von materiellen Zusammenhängen funktionieren können? Material sind zum Beispiel Elektronen. Aber was hat also, die Halbwertigkeit und funktioniert denken? Das ist die Grundlage, das ist doch dein Gehirn. Aber nur die Grundlage. Und da hast du auch das Korrelat zu dem Willen, das ist das Gehirn. Okay, also die Prozesse im Gehirn sind kausal. Ja, da sind wir uns einig. Ursache und Wirkung. Nein, es gibt keinen menschlichen Denkprozess ohne einen dastehenden physikalischen Menschen, der natürlich durch und durch aus Elementen besteht, aus Verbindungen besteht, aus elektrischen Reizen besteht da hin und her, wo man heutzutage schon zur Prothesensteuerung abgreifen kann, wenn der Mensch seinen rechten Arm heben will, welchen Nerv muss ich dann elektrisch abfangen, damit ich diese Willensentscheidung, ich will meine Hand heben, umsetzen kann in eine Prothese. Die Unterstellung, es gebe einen geistigen Willen außerhalb des Menschen, so wie er eben Naturprodukt ist, das ist doch schon mal eine ganz blöde Frage. Ich unterstelle das überhaupt gar nicht. Wie kann ein Wille sein ohne ein Gehirn? Das ist eine äußerst blöde Frage. Na dann beantworten Sie mir die doch mal intelligent. Rein praktisch, wir Menschen können überhaupt nicht denken, weil wir eben Menschen sind. Im Schnitt 1,70 hoch, mit dem Hirnvolumen, mit der Wasserzusammensetzung, was auch immer. Das beschreiben Naturwissenschaftler, wie so ein Mensch zusammengesetzt ist und wie seine Knochen funktionieren, wie seine Muskeln arbeiten, was auch immer. Das sagt mir doch aber überhaupt nichts darüber, was für Entscheidungen ein bestimmter Mensch trifft, was er sich denkt. Ich will mal anders darauf eingehen. Die Frage, die Sie gestellt haben, ist eigentlich die Wiedergabe dessen, was ich vorhin versucht habe zu kritisieren. Sie haben gefragt, wie kann der Wille unabhängig sein? Da haben Sie genau das gemacht, was ich dem Roth vorwerfe. Sie haben nämlich den Willen als Willentlichkeit vom Inhalt des Willens getrennt. Bei der Frage, die ich Ihnen vorhin gestellt habe, nach einem bestimmten Inhalt des Willens, warum sind Sie hier? Haben Sie überhaupt keine Probleme gehabt? Da sind Sie nicht ins philosophische Grübeln geraten. Da haben Sie gesagt, ich wollte das wissen, deswegen bin ich hergekommen. Ich fange natürlich nicht an zu sagen, also da fanden Prozesse in meinem Gehirn statt und die haben dazu geführt und so, das ist immer nicht die Weise, wie wir uns verständigen. Nein. Aber die Prozesse waren auch da. Aber Sie sind doch, also jetzt mal unabhängig, die Frage haben Sie doch wahrheitsgemäß beantwortet. Das war doch Ihr Interesse. Gut, okay. So, also haben Sie das Problem bei der Frage gar nicht gehabt. Weil immer wenn es um den bestimmten Willensinhalt geht, den Sie verfolgen, gibt es das Problem nicht. Also muss man schon den Willensinhalt vom Willen als Willentlichkeit immer trennen. Dann ist man bei einer Chimäre, die es nicht gibt. Da fragt man nach etwas, nach der Selbstständigkeit von etwas, was es nicht gibt. Es gibt den Willen nicht getrennt von seinem Inhalt. Denken Sie an das Hegel-Zitat oder an dieses Beispiel, morgens in der Wohngemeinschaft kommt der Kollege rein und sagt, ich will heute. Gibt es nicht. Eine falsche Frage. Und Sie haben mit der Beantwortung meiner Frage nach dem Inhalt Ihres Willens und seinem Grund alles geklärt. Da muss man nach dem Interesse fragen, nach dem Inhalt des Willens fragen. Da kann man auch sagen, ich bin Biologiestudent oder sonst was oder ich schreibe gerade ein Examen, aber das kann man noch vertiefen. Alles Erklärungen, die ausreichen. Ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen, weil die Physiologie des Gehirns dem Verstand langsam ein Schnippchen schlägt. Hier vorne bitte. Ich hatte Sie so verstanden, dass Sie noch eine Literaturangabe zur Logik des Geistes erwähnen wollten. Ja, Hegel. Ach, Logik des Geistes. Ach so, das ist von Hegel. Ja, ja. Okay, danke schön. Ich wollte zu Ihnen noch sagen, dass es auch in der Neuropathologie auch Leute gibt, die trotz Lessing, dass alles, was ich wahrnehme und tue, gleichzeitig eine mentale Repräsentation in meinem System ist, die Menschen trotzdem meinen Willen in Grenzen halt einräumen. Kannst du im Internet mal nachgucken bei Reaktionen als Willenhandlung, dass du die ganze Geschichte von dem freien Willen aufgeschrieben und dann kann das auch trotz Neuropathologie auch die Richtigkeit auf. Machen wir Schluss. Danke.